Am 6. Juni 1944, vor 80 Jahren, am D-Day, landeten die Alliierten in der Normandie, um eine zweite große Front zu schaffen und Nazi-Deutschland und die deutsche Armee zurückzuschlagen. Das war eine gigantische militärische Anstrengung, bei der schon in den ersten Stunden Tausende von Soldaten umgekommen sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich gucke anders auf dieses Ereignis, seit Russland die Ukraine angegriffen hat und es einen neuen Krieg in Europa gibt. Mich berührt anders, mit welch großem Einsatz Großbritannien, die USA und ihre Verbündeten diesen Krieg damals geführt haben. Letztlich, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen und ein europabeherrschendes diktatorisches Regime mit großen imperialistischen Plänen aufzuhalten. Ich bin dankbar dafür, dass Sie das getan haben. Ist das eine Parallele zu der Situation in der Ukraine? Müsste das demokratische Europa sich in ganz anderer Weise engagieren und die Ukraine unterstützen, als es das tut? Wären wir dazu bereit? Oder hinkt diese Parallele? Nun, sie hinkt ganz sicher. Die historische Situation ist ganz anders. Putins Regime hat keinen Holocaust unternommen, hat nicht halb Europa besetzt, verfolgt nicht in der Weise Minderheiten systematisch und geht auch nicht mit der gleichen Grausamkeit gegen die eigene Bevölkerung vor, wie die Nazis das getan haben, um nur mal ein paar Unterschiede zu nennen. Vergleichbar scheint mir aber die Frage, die sich den Alliierten damals gestellt hat und die sich auch uns heute stellt. Gibt es Werte, die uns so wichtig sind, dass wir sie schlimmstenfalls auch mit Waffengewalt und unter Einsatz unseres Lebens verteidigen würden und auch dann, wenn unsere Nachbarn betroffen sind? Sind Demokratie und Freiheit solche Werte? Sind sie uns überhaupt noch so wichtig? Auf jeden Fall sind unsere aktuellen politischen und wirtschaftlichen Freiheiten nicht unser Verdienst, sondern haben Menschen, die vor uns gelebt haben, sie für uns unter Einsatz ihres Lebens erkämpft. Und viele von ihnen waren keine Deutschen. Es scheint mir wichtig, sich das vor Augen zu führen. Und ich kann nicht verstehen, warum sich Menschen wegen Enttäuschung und Unzufriedenheiten, die mit dem Vollzug der Demokratie zu tun haben, von ihr als politischem System abwenden. Wir wiederholen die lange Nacht über den D-Day, die vor 5 Jahren zu seinem 75. Jubiläum entstanden ist. Die Hinweise auf Feierlichkeiten beziehen sich auf 2019, nicht auf 2024. Dafür bitte ich um Verständnis. Mein Name ist Hans-Dieter Halmendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Franz Kafka, der vor 100 Jahren gestorben ist. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Déjà d'une part, que ça ne recommence plus. C'est une leçon pour les jeunes qui viennent derrière nous. Es darf sich nie wiederholen. Das ist besonders für die junge Generation wichtig. Bah, c'est quand même émouvant, le nombre de personnes qui peuvent être enterrées ici, quoi. Es ist sehr bewegend. Besonders die vielen jungen Leute, die hier begraben sind. Voilà, c'est la descente du drapeau, là. Jeden Tag um 17 Uhr gibt es hier die Flaggenparade, die einen mitnimmt. The major flag is northern. Besucher auf dem US-Soldatenfriedhof Colville-sur-Mer in der Normandie. Eine Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung sagt: Les Britanniques et les Français sont aussi très respectueux et ils sont aussi très. Die Besucher sind oft sehr bewegt, wenn sie die weißen Kreuze sehen. Alle sind sehr respektvoll. Je pense qu'ils sont aussi très respectueux en effet du sacrifice. Vom amerikanischen Soldatenfriedhof Colville-sur-Mer hat man einen direkten Blick zur Omaha Beach, einem der 5 Küstenabschnitte, auf dem während der Operation Overlord am D-Day des 6. Juni 1944 viele amerikanische Soldaten gefallen sind. Die Reihen der weißen, marmornen Kreuze mit und ohne Davidstern auf dem berühmtesten Militärfriedhof in der Normandie sind lang, die Stille zwischen den Kreuzen tief. 9.387 US-Soldaten liegen hier. Manche waren erst 15 Jahre alt, als sie fielen. Der französische Ex-Verbindungsoffizier Jean Lenoir, der heute Besuchergruppen durch die Normandie führt, erklärt: Jeder Soldat hat seinen Graben. Bei den deutschen Friedhöfen sind mindestens 2 Soldaten zusammen begraben, bis 5. Und hier spielen Dienstgrade keine Rolle mehr. Sie sind einfach begraben, ein General neben ein Gefreiter oder ein Hauptmann spielt keine Rolle mehr. Nur die Amerikaner haben versucht, die Bruderpaaren zusammen zu begraben. Die erste Stunde. Die Bezeichnung D-Day hat etwas von einem Fingerschnippen, einem Nicken. Vielleicht auch vom oft so locker dahergesagten Okay. Doch was heißt D-Day? Es gibt mehrere Bedeutungen. Decision Day, Entscheidungstag. Oder Delivery Day, Liefertag. Auch Doomsday, jüngster Tag. Manchmal Debarkation Day, Tag der Ausschiffung. Meist aber nur Day-Day, als der Zeitpunkt einer größeren militärischen Operation. Wie auch immer, auf den D-Day des 6. Juni 1944 in der Normandie trifft jede dieser Bedeutungen zu. Am D-Day vor 75 Jahren begann mit der sogenannten Operation Overlord, zu Deutsch Unternehmen Oberherr oder Lehnsherr, die Invasion der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. Made in conjunction with our great Russian allies. General Dwight D. Eisenhower. Mit einem saloppen Okay, let's go hatte wenige Stunden zuvor der amerikanische Oberkommandierende die Operation Overlord in Gang gesetzt. An diesem Tag marschierten die stärksten Landungskräfte der Kriegsgeschichte mit insgesamt mehr als 1 Million westalliierter Soldaten auf. Mehr als 6.000 Schiffe aller Größen, Zerstörungsklassen, Funktionen und Reichweiten. Die größte Schiffsansammlung aller Zeiten. Aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und anderen Nationen waren beteiligt. Zuvor waren auf alliierter Seite 11.590 Flugzeuge in Richtung Normandie gestartet. Etwa 3.100 Landungsboote mit rund 175.000 Soldaten landeten im Morgengrauen des 6. Juni 1944 um 6 Uhr auf einem etwa 98 Kilometer langen Küstenabschnitt bei Caen, der drittgrößten Stadt in der Normandie, zwischen Sainte-Mère-Église auf der Halbinsel Cotentin im Westen und Vistre-Am im Osten. Jeder Soldat trug eine rund 40 Kilogramm schwere Ausrüstung, mit Chemikalien gegen Wasser und Gas imprägniert. Die Gewehre waren mit Plastikhüllen gegen Seewasser geschützt. Die Soldaten schwammen, krochen, kletterten, robbten Meter für Meter an Land. Viele von ihnen waren noch halbe Kinder, gerade 15, 16, 17 Jahre alt. Und für viele wurde dieser Tag zum jüngsten Tag. Darum wird in der ersten Stunde zur langen Nacht anlässlich des diesjährigen 75. Jubiläums am 6. Juni 2019 der politisch-militärische Hintergrund eine wichtige Rolle spielen. Warum dieser unvorstellbare Aufwand an Material und Menschen, nur um eine zweite Front gegen das Europa beherrschende Nazi-Deutschland mit seinen Verbündeten zu eröffnen? Wer waren die führenden Köpfe und Strategen dieser Westfront? Wie war die aktuelle Kriegssituation? Welche Erfordernisse, welche Hindernisse gab es? Wie war die Vor-Ort-Situation am ersten Tag der Offensive? Welche Vorbereitungen gab es? Wo fanden diese statt? Mit welchen Einheiten? Welcher Technik? Aus welchen Nationen setzte sich die alliierte Streitmacht zusammen? Im Verlauf werden wir Zeit mit Jean Lenoir verbringen, einem ehemaligen französischen Verbindungsoffizier zwischen der Bundeswehr und der französischen Armee. Monsieur Lenoir wird uns von Schauplatz zu Schauplatz führen und uns in ein paar der Museen an den Landungsstränden begleiten. Mit ihm fahren wir einige Kilometer die sogenannte HKL, die Hauptkampflinie, ab und lassen uns dort Besonderheiten und Orte zeigen und natürlich deutsche Bunker des Atlantikwalls. So, das war das Erkennungssignal für die amerikanische Fallschirmjäger in der Nacht. So, einmal Frage, Antwort. Und wenn nicht, dann schießen. Jean Lenoir kennt auch die kleinen, überlebenswichtigen Dinge im Kriegsalltag. Eben jenes Klacken der blechernen Signalgeber, die die GIs in der Nacht vom 5. zum 6. Juni 1944 nutzten. Dieses Signal wird uns in den folgenden 3 Stunden immer wieder begegnen und zu einer Art auditivem Kompagnon werden. Jene HKL, Hauptkampflinie, wird uns auch in der 2. Stunde beschäftigen. Was sagen noch lebende Veteranen zu den Kämpfen von damals? Etwa der heute hochbetagte Léon Gauthier, Soldat im legendären Kieferkommando. Oder sein Freund Dagen Lamar, der als 12-Jähriger die Landung der Kanadier im Morgengrauen sah. Was genau passierte am 6. Juni 1944 von 6 Uhr morgens bis Mitternacht? Und wie sah es auf der anderen Seite aus? Wo war Hitler? Wo sein Stellvertreter Erwin Rommel? Warum glaubten die Deutschen, die Landung in der Normandie sei ein Täuschungsmanöver? Und was passierte hinter der HKL? Wie erging es den Fallschirmjägern, etwa im kleinen Dorf Sainte-Mère-Église? Was war mit den Frauen? Konnten sie sich schützen? Griffen sie mit ein? Die Stille zwischen den langen Reihen der weißen Grabkreuze auf den Soldatenfriedhöfen in Colville-sur-Mer, Lacombe, Bayeux und anderen Orten. In der 3. Stunde hören wir vor Ort Annick Wieder vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie die Generalsekretärin Daniela Schily. Diese Region soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Was braucht es dazu? Und dann die Urlauber an den Landungsstränden. Was suchen sie hier? Wer nimmt warum an einer Battlefield-Tour teil? Dazu die Erinnerungskultur. Das War-Merchandising mit Baseball-Caps, T-Shirts, Regenschirmen, Kugelschreibern und anderem. Und was sagen die Besucher zu den Filmen, die in allen Museen zu sehen sind? So beginnt es also, von Caen aus, der drittgrößten Stadt in der Normandie und der ersten von den Alliierten befreiten Stadt in Frankreich. Hier steht das Memorial de Caen. In diesem hellgrauen, großen und mit modernsten museumspädagogischen Elementen ausgestatteten Museumskomplex sind nicht nur der Zweite Weltkrieg und der D-Day ein Thema, sondern die meisten großen Gewaltkonflikte des 20. Jahrhunderts. Das meint vom Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer als letztes Relikt des Kalten Krieges. Il a été créé par un monsieur qui s'appelait Jean-Marie Giraud et qui a vécu les bombardements de Caen, les bombardements alliés de Caen. Caen a été en partie détruit, comme beaucoup d'autres villes en Normandie, par les alliés. Die Gründung des Museums geht auf die Initiative des ehemaligen Bürgermeisters Jean-Marie Giraud zurück. Er war Student, als Caen bombardiert wurde. Nicht die ganze Stadt, aber rund 30% der Stadt war zerstört. Eine Menge französischer Städte sind in dieser langen Schlacht zerstört worden. Jean-Marie Giraud wollte ein neues Museum konzipieren, in dem den Menschen erklärt wird, was Krieg ist. Besonders der letzte, der ein furchtbares Ereignis war. Und hier soll erklärt werden, was Frieden ist und vor allem Freundschaft. Und Sie werden es sehen, unser Museum verändert sich laufend. Andauernd gibt es neue Ausstellungen zu sehen. Der Punkt ist, man erklärt heute Geschichte anders als noch vor 30 Jahren. Doch was heißt das, Geschichte heute anders zu erklären als noch vor 30 Jahren? Ist nicht Geschichte die Zeit, die eben passiert ist? Was braucht es anderes heute zur Aufarbeitung als vor 30 Jahren? Das Problem, sagt Stéphane Grimaldi, Generaldirektor des Memorial de Caen, ist tief und grundsätzlich. Alors je crois que nous n'avons pas du tout la si c'est ça la question. Nous n'avons pas nous n'appréhendons pas le monde aujourd'hui comme nous l'appréhendions. Ich meine, es ist schwer zu verstehen, wie unsere Großeltern gelebt haben. Eigentlich ist es unmöglich. Man kann Gegenstände sehen und berühren, aber Krieg zu verstehen ist sehr, sehr schwierig. Ich kann verstehen, was 43, 44 oder 45 geschehen ist. Wir haben eine kulturelle Aufarbeitung von Krieg. Wir haben ein Wissen zum Krieg. Aber es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, was diese Leute zu der Zeit wirklich gefühlt haben. Eines meiner Probleme ist, der jungen Generation, die nichts anderes als eine Friedenszeit kennt, ein Geschichtsbewusstsein für diese Zeit zu vermitteln. Sie hat das verloren. Wir alle haben das verloren, weil Materialistisches wichtiger ist. Das ist eine Evolution der Mentalität, die sehr, sehr wichtig ist, ich glaube. Mehr als 2 Stunden Zeit braucht man, um alles in diesem riesigen Museum zu sehen. Das Gebäude, das auf dem Befehlsbunker der 716. Deutschen Infanteriedivision errichtet wurde, bietet auf Französisch, Deutsch und Englisch einen tiefen Einblick in die Abläufe von Konflikten, die zu Kriegen werden. Fast schon folgerichtig befindet sich im Untergeschoss eine Galerie der Friedensnobelpreisträger. Später dann, auf dem Parkplatz, steht schon Jean Lenoir und wartet. Er ist bereit, zu den Landungsstränden zu fahren. Jean Lenoir ist Anfang 50 und ein drahtiger, sehr aufrechtgehender Mann mit einem scharfen Blick und besonnener Gestik. Äußerlich hat er nichts Soldatisches, keine zackigen Bewegungen, keinen Stechschritt etwa und schon gar keinen Kommandoton. Dennoch merkt man ihm die Offiziersausbildung an, wenn etwa bestimmte Formulierungen durch seine Worte hindurchschimmern. Wie zum Beispiel, das Flugzeug landete, dann wurde es aufmunitioniert und flog sofort wieder los. Und als er sich abtastet, bevor er ins Auto steigt, ob er auch alles bei sich hat, Smartphone mit eingeschaltetem Navigator, Führerschein, Geldbörse, Schlüssel, sagt er lächelnd, alles am Mann. Jetzt sitzt er konzentriert am Steuer des Kleinwagens und fährt von Caen an die Küste. Unser Ziel sind die Landungsstrände des D-Day. Die Alliierten damals, Amerikaner, Briten, Franzosen und die Russen, waren einverstanden über eine Sache: Germany first, das heißt Deutschland erst vernichten oder die deutsche Wehrmacht einfach besiegen auf alle Fronten. Waren auch einverstanden über eine Sache: die bedingungslose Kapitulation fordern. Historiker sagen heute, es war vielleicht doch ein Fehler. Warum? Weil der einfache Lanzer, die vielleicht kein überzeugte Nazi war, wenn er das verstanden hat, was bedingungslose Kapitulation bedeutet für seinem Land, völlig geliefert an den Sieger, hat vielleicht bis zu Ende gekämpft, auch wenn kein Nazi. Deutschland erst besiegen auf alle Fronten und erst dann Japan und Italien. Aber Germany first. Roosevelt wollte einen großen Angriff, eine riesige Operation gegen die Wehrmacht in Europa. Der Churchill für die Briten war eine völlig andere Meinung. Churchill wusste, was Kampf ist. Oder er war selber Soldat, selber Offizier im Ersten Weltkrieg. Er war an der Front, er wusste, was Blut heißt. Und Churchill wollte keine große Operation. Er hat gedacht, das Risiko ist einfach zu groß. Er wollte einfach Deutschland auf mehrere Fronten Schritt für Schritt abnutzen. Deswegen die Landung im Nordafrika, deswegen Sizilien, deswegen Italien, deswegen Ostfront in Verbindung mit Stalin. Wenn Sie sagen abnutzen, meinen Sie damit Schritt für Schritt ausbluten? Genau, ja. So, meinen Sie das? Ja, ja, okay. Abnutzungsgefecht, Militärbegriff, das heißt der Feind nicht in einem massiven Angriff zerstören, sondern Stück für Stück auf alle Seiten. Und das war seine Strategie, ja, der Churchill, auf mehrere Fronten die Wehrmacht ausbluten. Aber Churchill wollte diese Landung in der Normandie bis Frühling 1944 war er dagegen. Er hat seine Meinung geändert, als seine Nachrichtendienste haben ihn informiert, es sind an der Küste entlang, Ärmelkanal bis oben, Belgien, Niederlande, überall V1 und V2 Abschutzrampen fast einsatzbereit. Und da hat ja Churchill sofort verstanden, da ist wieder London unter Bomben. Und da hat er seine Meinung geändert und gesagt, wir müssen jetzt los und landen und massiv. Die Franzosen waren auch unter den Alliierten, waren gespaltet. Pétain war der Held von Verdun für uns Franzose. Der Pétain wollte keinen Krieg mehr auf unsere Boden. Er hat gesehen, 1940, die Wehrmacht ist einfach stärker. Und er wollte Leid sparen. Der 84-jährige Maréchal Philippe Pétain setzte sich umgehend für einen Waffenstillstand mit den Deutschen ein, die Frankreich besetzt hatten. Doch Pétain ging es nicht nur um ein Ende der Kampfhandlungen, er wollte auch eine politisch-moralische Wende. Er, der Held von Verdun 1916 und Schlichter der großen Heeresmeuterei 1917, prangerte den gesellschaftlichen Verfall Frankreichs seit 1918 an. Seit dem Sieg hat der Geist des Genusses über den Geist der Opferbereitschaft gesiegt. Der Sündenbock waren die Vertreter der linken Volksfrontregierung aus der Vorkriegszeit. Aber mit der Zeit wurde diese Besatzung immer schwieriger für die Franzosen. Sie haben sich arrangiert am Anfang, aber mit der Zeit, das war immer schwieriger. Und die anderen, die Franzosen, die anderen, das sind die sogenannten freie Franzosen, de Gaulle. Er war nicht einverstanden mit Pétain, wollte nicht mit Hitler verhandeln. So, er ist nach England geflüchtet, nach Afrika und hat diese sogenannte freie Franzosenarmee gegründet. De Gaulle wurde erst am 4. Juni 1944 geholt in Afrika und wurde informiert hier in England, in London, dass die Alliierten am nächsten Tag in der Normandie landen. Und da war dieser berühmte Satz von Churchill: Jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffen muss zwischen Amerika und Europa oder Frankreich, werde ich Amerika wählen. Die Russen, Stalin, er hat deshalb Last seit 1941 getragen an der Ostfront. Stalin hatte nur einfach ein Wort, das war: Wann öffnet ihr endlich diese zweite Front? Weil natürlich der erste Front, das war zu Hause, an der Ostfront. Und er hatte auch große Pläne für Europa, Stalin, nach dem Krieg, mit sozialistischen Regierungen. So, das waren die alliierten Lage auf der politischen Ebene. Und es wurde dann entschieden, der Eisenhower, zukünftige amerikanische Präsident, als Oberbefehlshaber für diese riesige Operation hier zu nennen, weil er war vor allem ein Diplomat. Und er hat das geschafft, einfach diese ganze Operation hier zu führen. Doch wenn man sagt D-Day und damit nur die Landung der Alliierten in der Normandie meint, so ist es ungenau, meint Peter Lieb, Militärhistoriker, Oberstleutnant und wissenschaftlicher Oberrat am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Der D-Day selbst unterteilt sich in eine Vielzahl von Operationen. Darunter kommen erstmal die Luftbombardements, die Seebombardements, die Luftlandungen mit Fallschirmjägern und als größter Teil die sogenannte Operation Neptune, die amphibischen Landungen an den Stränden der Normandie. Man muss auch den D-Day als Teil, nur als kleinen Teil eines größeren Feldzuges begreifen. Nachdem die Alliierten ja am 6. Juni 1944 gelandet sind, war es ja nicht vorbei. Es folgten Tage und Wochen von harten und verlustreichen Kämpfen auf beiden Seiten in der Normandie. Und ja, bis zum Mai 1945 auf Reichsgebiet dann zum Schluss. Doch wie war die militärisch-politische Ausgangslage am D-Day? Es gab die Ostfront, an der auch die meisten deutschen Soldaten standen. Aber es wurde noch an anderen Fronten gekämpft. Allerdings gab es spätestens ab Herbst 1942 eigentlich schon auch eine zweite Front. Und zwar mit der Landung der Alliierten in Nordafrika, wo sie Montgomerys Truppen in Ägypten unterstützt haben, wurde das Deutsche Reich auch dazu gezwungen, schon größere Ressourcen auch ins Mittelmeer zu verlegen. Ich gebe nur ein Beispiel. Im Herbst 1942 sind fast so viele deutsche Flugzeuge im Mittelmeer wie an der gesamten Ostfront. Und später landen die Alliierten dann, nachdem sie in Nordafrika gelandet sind und die Deutschen dort besiegt haben, landen sie auch in Sizilien und Süditalien im Sommer 1943. Allerdings kommt es da zu keiner militärischen Entscheidung. Und Stalin drängt immer wieder darauf, dass die Alliierten eine zweite Front errichten, also sprich in Westeuropa landen, um die Rote Armee zu entlasten. In der Normandie zu landen war allerdings keine sofort ausgemachte Sache. Briten und Amerikaner haben unterschiedliche Konzepte gehabt, wie man das Deutsche Reich besiegen sollte. Wenn man dieses britische Konzept verstehen will, muss man immer den Ersten Weltkrieg sich vor Augen halten. Im Ersten Weltkrieg haben die Briten unglaublich hohe Verluste an Toten und Verwundeten. Und die britische Gesellschaft ist im Zweiten Weltkrieg, so zumindest glauben die Politiker wie Churchill, nicht dazu bereit, noch einmal so hohe Opfer zu bringen. Daher geht der britische Ansatz, das Deutsche Reich zu bekämpfen, davon aus, man greift den Gegner immer an der Peripherie, also an den schwächsten Stellen an den Rändern Europas. Also deswegen ursprünglich Nordafrika, was man auch zu Europa im weiteren Sinne erzählen kann, aus Sicht der Zweiten Weltkriegsplaner, oder auf dem Balkan oder auch in Italien. Für die amerikanischen Streitkräfte war diese militärische Strategie jedoch nicht tragfähig. Sie sagten: Nein, der Gegner soll nicht an der schwächsten Stelle angegriffen werden, sondern wir gehen gleich aufs Ganze und greifen ihn an der stärksten Stelle an. Also wenn es alleine nach den Amerikanern gehen würde, hätten die am liebsten schon 1942 in Frankreich angegriffen. Also praktisch, man mobilisiert seine ganzen Kräfte und dann mit einem großen Schlag, mit einem Knockout-Schlag besiegt man den Gegner. Zum Glück für die Alliierten haben sich da zunächst mal die Briten durchgesetzt, weil wenn die Alliierten 1942 in Frankreich angegriffen hätten, wäre das wahrscheinlich eine große Niederlage für sie geworden. Dann liegen die ehemaligen Landungsstrände mit gerade ruhiger See da. 1943 strategisch in fünf Zonen aufgeteilt: Juneau, Utah, Omaha, Gold und Sword. An dem am stärksten umkämpften Strandabschnitt Omaha Beach sterben allein in den ersten Landungsminuten des 6. Juni 1943 über 4000 Männer. 75 Jahre später ist hier fröhliches Beachlife. Badende Kinder, sich sonnende Eltern, Jugendliche, die lachend miteinander turteln, ein Eisverkäufer schiebt seinen Wagen Meter um Meter weiter. 1943 lachte hier niemand. Die Deutsche Wochenschau berichtete im Mai 1943: An Europas Nord-, West- und Südküste ist eine gewaltige Abwehrfront entstanden. Zahllose Geschütze aller Kaliber richten sich gegen den Feind. Die Atlantik-, Kanal- und Mittelmeerküste starrt in Waffen. Beton, Stahl und Eisen prägen heute das Bild dieser Landschaften. Grenadiere beziehen ihre Posten. Aufklärer überwachen ständig das Küstenvorfeld. Millionen von Kilometern Stacheldraht sind zu Sperren verflochten. Flak-Artillerie schützt die Baustellen gegen feindliche Luftangriffe. Schon vorher war das deutsche Volk in verschiedenen Wochenschauen über den Atlantikwall vermeintlich in Kenntnis gesetzt worden. Vermeintlich. An der Atlantik- und Kanalküste. Der deutsche Soldat ist überall auf der Wacht. Nach dem Waffenstillstand von Compiègne gab der Führer den Befehl zur Befestigung der Kanal- und Atlantikküste. Der Führer schuf damit in klarer Erkenntnis des verräterischen Zusammenspiels der westlichen Demokratien mit dem Bolschewismus für alle Fälle eine Rückendeckung für etwa kommende Auseinandersetzungen im Osten. Die ganze Küste von der Nordsee bis zur Biskaya ist mit zahllosen Befestigungswerken aller Art gespickt. Der Atlantikwall war eine 2685 Kilometer lange Verteidigungslinie entlang der Küsten des Atlantiks, Ärmelkanals und der Nordsee mit insgesamt 8119 größeren und kleineren Bunkeranlagen. Etwas mehr als die Hälfte der von Adolf Hitler im September 1942 geforderten 15.000 Befestigungswerke, also pro Kilometer 15 bis 20 Bunker. Die Batterie in Longues-sur-Mer, genau zwischen Omaha und Gold Beach, ist die einzige Wehrmachtsbatterie in der gesamten Normandie, in der noch heute erhaltene Geschütze stehen. Diese Batterie besteht aus vier Bunkern. Aus einem dieser Bunker ragt eine gewaltige Kanone mit dem Kaliber 15,2 cm heraus. Das rostige Rohr richtet sich auf die Badenden, auf Strandmuscheln, Surfer und Schnorchler. Jean Lenoirs fachmännischer Soldatenblick erkennt diese Kanone. Das sind tschechische Kanonen, Beutekanonen. Und Absicht war, einfach Kriegsschiffe zu bekämpfen. Und die haben gegen die amerikanische und britische Schiffe gekämpft. Und Zerstörungskraft, ja, 21 Kilometer Reichweite, das ist schon was, und 152 Millimeter. So schon große Granaten, aber nicht so groß wie die Granaten von Kriegsschiffen, von den Alliierten, manchmal 380 Zentimeter. Aber das war ein Duell den ganzen Tag am D-Day hier zwischen dieser Stellung und alliierte Schiffe. Die haben den ganzen Tag geschossen und Schritt für Schritt wurden sie ausgelöscht mit direkter Treffer oder knapp direkter Treffer. Nur der letzte hat bis Spätnachmittag geschossen. 100 Granaten wurden an dem Tag geschossen, am D-Day. Aufpassen hier mit dem Kopf. Ja, ja. Ganz vorsichtig. Die ganze Anlage hier ist wunderschön jetzt, friedlich. Das war nicht so. Das war alles Sperrgebiet. Schützengräben überall. Überall waren MG-Stellungen, Mörserstellungen, Feldkanonen. Ursprünglich im freien Himmel. Keine Kasematten, keine Schutz von oben für die Kanonen. Kasematten sind Schutzräume für Geschütze oder Soldaten vor Granaten- oder Artilleriefeuer. Überall an der Küste, nicht nur in der Normandie, aber an der Atlantik, sind Bunkeranlagen, deutsche Bunkeranlagen von damals, aber alles leer. Es wurde alles verschrottet. Das war auch ein Geschäft nach dem Krieg. Ja. Aber hier sind die Kanonen geblieben. Ein Wunder und ein Glück vielleicht, weil hier kann man sehr konkret sehen, wie das war. Ja. Und das steht jetzt unter Denkmalschutz, diese ganze Anlage. Hier war die Kommandozentrale, hier war der Entfernungsmesser, konnte man genau messen, wie weit sind die Schiffe, ja, und dann von dort durch Elektro- oder Kabel an die vier Batterien die Koordinaten geben und schießen. Hier war der Chef. Ja. Theoretisch war das so geplant. Es ist nicht so passiert, weil es wurde hier stark bombardiert vor der Landung, Luftangriffe von den Alliierten, die wussten ganz genau, was hier ist. Und diese ganze Anlage wurde zerstört vor der Landung. Das heißt, jede Batterie war auf sich alleine gestellt und musste alleine schießen und die Koordinaten selber finden. So ist das passiert. All das setzt voraus, dass die alliierten Bomberpiloten sehr genau die Stellungskoordinaten kannten. Jean Lenoir. Die Resistance, die Franzosen haben eine Rolle gespielt, weil die Zwangsarbeiter, die hier am Tag gearbeitet haben, an die Bunkeranlagen, abends waren zu Hause, haben schöne Skizzen gemacht, wie dick ist der Beton, wie groß sind die Kanonen, wie viele Leute sind da, welche Einheit und so weiter. Und das weitergegeben an der Kamerad, der in der Resistance war, und zwei Wochen später waren diese Informationen in England. So, das ist ein Teil der Nachrichten. Die Resistance, Lufterkundung von den Alliierten, sind sehr oft hier Flugzeuge, Aufklärungsflugzeuge geflogen, um zu beobachten, wie weit ist die Baustelle. Doch steht man vor diesem Bunkerkomplex in Langues-sur-Mer oder vor anderen Bunkern, so beschleicht einen nicht selten ein eigentümliches Gefühl. Dass sich der Wehrbau irgendwie in die Landschaft einfügt oder dass die Landschaft mit Sand, im Seewind peitschenden Sträuchern, mit dem Salz in der Luft diesen Teil des wahnsinnigen und aberwitzigen Bollwerks fast tröstend umhüllt. Und dass die Eingänge wie Stollen unter der Welt sind, die Aufbauten Tower unterm weiten Himmel. Jean Lenoir schüttelt den Kopf auf die Frage, ob es auch ästhetische Erwägungen für die Bauwerke gab. Das glaube ich nicht. Die Ästhetik, das ist die Tarnung. Heute kann man das vielleicht ästhetisch finden, aber das ist zweckmäßig gebaut. Schutz und Tarnung, das sind die zwei Stichwörter, würde ich sagen. Dennoch gibt es Bezugspunkte. Der Architekturkritiker Christoph Hackelsberger sieht in der Formensprache der Bunker Zusammenhänge mit expressionistischer Architektur der 1920er Jahre. Er verweist als Beispiel auf das Goetheanum in Dornach. Denkt man weiter, so erinnern die Bunker an jene in Science-Fiction-Filmen wie Alien oder Star Wars. Jean Lenoir lächelt. Die Inspiration für diese Filme kommt wahrscheinlich aus diesen Zeit. Ja, stimmt. Ja. Inspiration, ist das ein deutsches Wort? Dieser eine Komplex aus vier Bunkern in Longue-sur-Mer zwischen der Omaha Beach und der Gold Beach ist noch intakt. Doch insgesamt sind es 8.119 Bunker, entsprechend den Waffengattungen für das Heer, die Marine und die Luftwaffe. Die Bauten wurden von der zur Zwangsarbeit verpflichteten Bevölkerung aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, den britischen Kanalinseln sowie dem Deutschen Reich errichtet. Durch diese Länder verlief der Atlantikwall. Die Organisation Todt, eine paramilitärische Bautruppe, benannt nach ihrem Führer Fritz Todt, betrieb die Baustellen weitgehend ohne große Maschinen und schwerem Werkzeug wie Bohrmaschinen. Dieser aberwitzige Wall war mit Händen gebaut und nicht fertig. Dem deutschen Volk wurde im April 1944 in der Deutschen Wochenschau Nummer 663 anderes erzählt. In kürzester Zeit sind mächtige Bunker entstanden. Flak-Artillerie schützt die Baustellen gegen feindliche Luftangriffe. Schwere Küstenbatterien feuerbereit. In der Deutschen Wochenschau Nummer 621 hatte es wenige Tage zuvor getönt: Batterien aller Kaliber und gigantische Artilleriewerke der Kriegsmarine richten ihre Geschützrohre gegen den Feind. Panzer werden verladen. Die Besatzungstruppe wird ständig verstärkt. Nachdem Fritz Todt im Februar 1942 bei einem Flugzeugabsturz umgekommen war, reorganisierte Reichsrüstungsminister Albert Speer die Organisation. In Nordfrankreich wurden nun die Abschussbasen für die Flugbomben V1 und V2 gebaut, sowie die Langrohrkanone V3. Ab November 1943 befehligte Generalfeldmarschall Erwin Rommel, von den Deutschen aufgrund seiner Einsätze in Nordafrika ehrfürchtig mit Wüstenfuchs betitelt, die Bauten am Atlantikwall. Mangels Truppenstärke hielt er eine Truppenreserve im Hinterland für nicht möglich. Sein Fazit war daher: Die Hauptkampflinie ist der Strand. Hitler war 1941 so etwas wie der Vater des Atlantikwalls gewesen. Die statischen Befestigungswerke waren allerdings mehr als nur eine bloße Reminiszenz des ehemaligen Gefreiten an die Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs. Der Atlantikwall war etwas anderes. Er war zunächst einmal ein Testmodell. Denn historische Beispiele für die Abwehr einer modernen amphibischen Großlandung gab es kaum. Ein zentraler Gedanke stand hier für Pate. Wie konnten die Deutschen möglichst viele Soldaten einsparen? Doch das Verteidigungskonzept Atlantikwall war kein Selbstzweck, auch wenn die NS-Propaganda diesen Eindruck vermittelte. Generalfeldmarschall Erwin Rommel ließ die Strände und die Brandungszonen regelrecht verbarrikadieren. Mehrere Reihen sogenannter Tschechenigel, also Hemmbalken, an denen Minen und Sprenggranaten befestigt waren, sollten die Angreifer in Stücke reißen. Mehrere Millionen Kilometer Stacheldraht umzäunten den Atlantikwall in seiner Gesamtlänge. Man hätte damit den Erdball mehrmals verbarrikadieren können. In den Küstenzonen gab es zusätzlich Widerstandsnester, geschützte und ungeschützte MG-Stellungen. Die vielgerühmten Rommelspargel, Hindernisse aus Masten und dazwischen gespanntem Draht, sollten potenzielle Flugzeuglandungen am Strand verhindern. Alle Küstenstädte waren mit Widerstandsnestern, Bollwerken und Brandfallen umgeben. Insgesamt arbeiteten ab November 1943 291.000 Mann am Atlantikwall, manchmal bis zu 1.000 Mann in fieberhafter Geschwindigkeit an einem Bollwerk. Mir geht es nach wie vor gut. Wir warten hier auf den Tommy. Einmal sind es nachts schon welche gekommen. In einem vierstündigen Kampf waren sie aber alle geworden. Ist also, wie gesagt, einmal nicht schlimm. Wenn sie nicht stärker kommen, sind wir zufrieden. April 1942, Fallschirmjäger des 3. Regiments, 7. Fliegerdivision, in der Normandie stationiert. Wir wollen alle, dass dieser Krieg ein Ende findet. Wir haben alle dieselben Motive. Und gleichgültig, welche Ängste wir haben, wir bleiben diszipliniert. Man kann auf uns zählen. Alles, was ich brauche, sind regelmäßige Briefe von euch. Das baut uns am besten auf. Vor allem die, die von der Angst aufgefressen werden, die der Tat vorausgeht. Es ist klar, dass Millionen Soldaten, wie ich empfinden, schreiben, was ich schreibe. Alex Ellis Flexer, 22 Jahre alt, kanadischer Fallschirmspringer am 3. Juni 1944. Er fiel am D-Day. Jean Lenoir hat einen Spezialtipp. Wollen Sie die Erfahrung eines Angriffs machen, wenn Sie im Bunker sitzen? Dann fahren wir, wenn Sie wollen. Es ist nicht weit von hier. Wenige Zeit im Auto. Der Bunkerkomplex in Plougonvelin liegt an der Route de la Pointe Saint-Mathieu. Man braucht einiges an Zeit, um von den Landungsstränden bis hierher zu kommen. Doch es lohnt sich. Die zwei Brüder Aurélien und Clément Coquille haben über 20 Jahre lang die Erinnerungen, Fotografien und Gegenstände der zivilen französischen Bevölkerung während der deutschen Besatzungszeit gesammelt. Dann bekamen sie von der Gemeinde den deutschen Kommandobunker in Plougonvelin als Ort für ihre Sammlung überlassen. Dieser Kommandostand der Batterie Graf Spee ist zu 90% unterirdisch und einer der größten in der gesamten Region. 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche bilden den Alltag der 25 hier stationierten Wehrmachtssoldaten ab. Puppen in Wehrmachtsuniformen, voll ausgestattete Funkstationen, Mannschaftsunterkünfte, Küche, Lazarett, die Filteranlage für Kampfgase. Alles ist fast lebensecht vor einem und interaktiv. Auf der tiefsten Etage wartet die Erfahrung, die Jean Lenoir angekündigt hat. Die Kellerinstallation mit dem simulierten Angriff. Vor der Tür ist ein kleines Display mit der britischen, deutschen und französischen Flagge angebracht. Man drückt auf die entsprechende Flagge, dann taucht man in die Installation mit der passenden Sprache ein. Schnell, schnell, kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Hier ist noch Platz. Was haben Sie denn noch draußen gemacht? Haben Sie die Sirene nicht gehört? Hier sind wir in Sicherheit. Setzen Sie sich oder bleiben Sie stehen. Das ist ja egal. Geht's? Haben Sie einen Platz gefunden? Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Mimi Regenes, ich bin aus Brest, ich bin 16. Sie sind hier im Keller meiner Eltern. Hier verstecken wir uns bei jedem Alarm. Thank you. Ich habe das Erlebnis in dem Schutzraum als fürchterlich empfunden. Das ist mir bis ganz tief reingegangen. Ich habe mich wirklich gefühlt in dem Moment wie in einem Keller eingesperrt und ich kann nicht raus, weil draußen die Bomben fallen. Die Ausstellung als solches ist unglaublich klasse. So viel zusammengetragen und so viele Geschichten, die erzählt werden. Ich finde das einfach nur toll. Also es war erschütternd zu sehen, wie die Lebensumstände waren. Es war hochinteressant, die ganzen Exponate betrachten zu können, weil sie aus wirklich allen Schichten auch des Volkes gekommen sind. Aber als Resümee muss ich sagen, was mich am meisten erschreckt, ist die Tatsache zu wissen, dass die Waffen und die Möglichkeiten heute exponentiell schlimmer wären. Ursula und Wolfgang sind zum ersten Mal in der Normandie und der Bretagne. Sofort ist die Verbindung zur eigenen Biografie mit dem hier Gesehenen da. Meine Eltern haben nicht sehr viel vom Krieg erzählt. Die sind in der Kinderlandverschickung gewesen. Die haben auch selber nicht besonders viel vom Krieg mitbekommen. Meine Großeltern haben nicht darüber gesprochen. Das macht es mir auch so schwer, das Ganze zu verstehen. Und Wolfgang sagt, als Deutscher gehe man anders in eine solche Ausstellung hinein, als man wieder herauskomme. Weil man ja jetzt wirkliche Berührungspunkte eigentlich hat. Das sind ja alles Dinge, also die Exponate sind ja aus dieser Zeit, sind aus diesem Krieg. Und man versetzt sich ein bisschen in die Situation, in die Lage einzelner Personen, die hier ja auch ihre Erlebnisse geschildert haben. Und das sind natürlich Dinge, die einen tief betroffen machen und verstört auch ein wenig. Of all the great civilizations throughout history is that when the time came, the average citizen said, I will sacrifice myself for the country. Das war ein großer Test für die Zivilisation in der gesamten Menschheitsgeschichte. Die Zeit war gekommen, dass der Bürger sagte, ich opfere mich für mein Land. Der US-Schauspieler Tom Hanks verkörpert in Steven Spielbergs 1998 uraufgeführtem D-Day-Film der Soldat James Ryan die Figur des Captain John Miller, der mit der Suche nach dem Soldaten James Ryan beauftragt wird, um ihn nach Hause zu bringen. Da drei Brüder Ryans gefallen sind, will man der Mutter nicht die Todesnachricht ihres vierten Sohnes überbringen. Im Nachspann des Films kommen Zeitzeugen zu Wort, sowie der Historiker Stephen E. Ambrose. These kids didn't want to be there. You know, 17, 18, 19 years old, they wanted to be shooting 22s at rabbits. Diese 17, 18, 19-jährigen Kids wollten nicht dort sein. Sie wollten mit 22er Schrotflinten auf Kaninchen schießen, nicht mit M1-Gewehren auf andere junge Männer. Die wollten Softballs werfen, nicht Handgranaten. Aber eine böse Kraft war in der Welt entfesselt worden und es war ihr Los, sich darum zu kümmern. Und als die Gesellschaft sagte, ihr müsst gehen und kämpfen, taten sie es. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens. Nous sommes ici dans le cimetière britannique. Il s'agit du plus grand cimetière britannique de la Seconde Guerre mondiale qui existe en France. Wir sind hier auf dem englischen Soldatenfriedhof in Bayeux. Das ist der größte britische Militärfriedhof des Zweiten Weltkriegs in Frankreich. Hier liegen über 4000 Soldaten aus verschiedensten Nationen. Die meisten sind Briten, aber auch polnische Soldaten liegen hier. Kanadische, australische, neuseeländische, russische, französische, italienische. Und es gibt 466 deutsche Gräber. Claire Merlier arbeitet im Tourismusbüro in Bayeux. Mais il y a aussi au fond du cimetière un grand mémorial. Ce mémorial, il a été créé pour la mémoire des soldats. Am Ende des Friedhofs ist ein Monument, das von den Briten gebaut wurde und in dem auch die Namen der Soldaten eingemeißelt sind, die nicht gefunden wurden. Es sind mehr als 1800 Namen. Eine Inschrift erinnert an Wilhelm den Eroberer, Herzog der Normandie, im Jahr 1066 König von England. Wir, die wir einst von Wilhelm besiegt wurden, haben nun das Heimatland des Siegers befreit. Jean Lenoir, französischer Ex-Verbindungsoffizier, der heute Besucher durch die Normandie führt, sagt: Und eine Besonderheit bei den Briten, britische Friedhöfe, die Soldaten bleiben, liegen, das ist eine alte Militärtradition, so nah wie möglich an dem Ort, wo sie gefallen sind. Warum liegen die hier mit, die Deutschen? Das ist auch eine alte britische Militärtradition. Die sind einfach hier geblieben und in dem Tod sind sie alle gleich, ja, die ehemalige Gegner. Das finde ich irgendwie, ja, schön wäre nicht das richtige Wort, aber bedenkenswert. Ja, bedenkenswert, danke. Was ich eigentlich jedem raten würde, wenn er mal die Normandiefahrt nicht nur die Museen anschaut, sondern er soll sich auch ruhig einen britischen, amerikanischen und deutschen Militärfriedhof anschauen, Namen durchlesen. Peter Lieb, Autor und Militärhistoriker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und dass sie eben junge Leute waren, die ja auch gerade auf deutscher Seite, SS-Division Hitlerjugend, 16-, 17-Jährige, die voller Begeisterung für die Sache kämpfen und eigentlich gar nicht verstehen können, dass es eine tiefst verbrecherische Sache, dass sie für die nutzlos ihr Leben da gelassen haben. Das wären Leute, die vielleicht sogar heute noch leben würden. Hitler's empire. Smash it by air, break it wide open, then invade by sea. That was the directive. Hitlers Reich zerstören, es in der Luft zerschmettern, es weit aufbrechen, dann vom Meer aus einfallen, das ist die Anweisung. Soldaten, Seeleute und Piloten der alliierten Invasionstruppen. Ihr beginnt den großen Kreuzzug, den wir so viele Monate vorbereitet haben. Die Augen der Welt und alle Hoffnungen ruhen auf euch. Ihr werdet die deutsche Kriegsmaschine zerstören, die Nazi-Tyrannei über die unterdrückten Völker Europas vernichten und Sicherheit für uns in der freien Welt schaffen. Dwight D. Eisenhower, Rede vor dem D-Day. Der eigentliche D-Day begann schon am Vorabend des 6. Juni 1944. Judge John Harrison von der 4. Infanteriedivision landete an der Utah Beach. The night before D-Day probably was the most exciting night in our history. Die Nacht vor dem D-Day war wohl die aufregendste Nacht in unserer Geschichte. Flugzeuge starteten etwa gegen 9, 10 Uhr abends und sie flogen etwa 150 Meter über uns hinweg mit ihren blinkenden Lichtern. Und in einem von denen war mein Bruder, ein junger Oberleutnant in der 101. Fallschirmjägerdivision. Überflüssig zu sagen, dass ich ein langes Gebet sprach, nicht nur für ihn, auch für die Tausenden von Jungs, die eine halbe Stunde vor ihrem Kampfeinsatz waren. Andere Kameraden sagen heute: I was getting scared. I was frightened to death. Ich bekam solche Angst, Todesangst. First of all, it was chaos. Zuerst war nur Chaos. Das ist das einzige Wort, um zu beschreiben, was passierte. Schon lange zuvor war den Normannen hier klar gewesen, dass ein großer Gegenangriff auf Nazi-Deutschland passieren würde. Mit der Zeit haben auch die Normannen Bitten bekommen, dass die Alliierten zum Beispiel 1942 in Afrika gelandet sind. Dass Roma am 4. Juni 1944, das heißt zwei Tage vor der Landung hier, gefallen ist, das wussten die Franzosen und da war Hoffnung da. Einige waren in der Resistance und die haben das schon geahnt und gewusst, es kommt jetzt was. Auch die Luftangriffe, es ist immer mehr geworden bis Anfang Juni. Und die deutschen Soldaten haben auch das gespürt. Amphibische Landungen, also Landungen mit Landstreitkräften über See, gibt es natürlich historisch schon einige Vorgängeroperationen. Also auch wenn man jetzt sich den Ersten Weltkrieg anschaut in Gallipoli, also in der Türkei, als dort die Franzosen und Briten gelandet sind, im Übrigen auf Initiative von dem damaligen Minister Churchill hin. Da gibt es natürlich eine amphibische Landung und wir sehen im Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von amphibischen Landungen der Alliierten, also beispielsweise Operation Torch im Herbst 1942 in Nordafrika, Operation Husky im Juli 1943 auf Sizilien, dann im Herbst 1943 die Landungen der Alliierten in Süditalien, dann nochmal Anfang 1944 die Landung südlich von Rom in Anzio. Also die Alliierten haben da sich schon einen Erfahrungsschatz mit amphibischen Landungen aufgebaut, den sie dann am D-Day natürlich perfekt verwerten konnten. Die Operation Overlord war in ihrer Größe, ihrem Ziel und der Strategie etwas vollkommen anderes als nur eine weitere amphibische Landung. An einer amphibischen Landung ist es schwieriger, dass man die drei Teilstreitkräfte von Heer, Marine und Luftwaffe optimal koordinieren muss. Wer ist wann für etwas verantwortlich? Operation Overlord war die größte militärische Operation in der gesamten Weltgeschichte. Um 175.000 Mann, tausende Flugzeuge, Landungsboote, Zerstörer, Minenschiffe und anderes optimal zu koordinieren, bedurfte es eines nie zuvor dagewesenen Invasionstrainings an der englischen Küste, südlich von Devon und in der Salisbury-Ebene. Um für die besonders schwierige Landung an der normannischen Omaha Beach zu üben, trainierten die Einheiten in der wie in der Normandie dünn besiedelten Gegend südlich von Dartmouth in Devonshire. Das war das eine Problem, nämlich die gesamte Anlandung so gut es ging vorher zu trainieren. Das zweite Problem ist in der Landungsphase selbst. Eine Landungsflotte, die ist ja mal auf hoher See, ist da mal zu diesem Zeitpunkt sehr verwundbar. Und ist dann auch verwundbar, wenn sie an Land geht. Ja? Und noch dazu verläuft eine Landung, wie man zum Beispiel am Omaha Beach, am D-Day sieht, nicht immer nach Plan ab. Das ist das eine. Das andere waren die schwimmenden Häfen. Was wir sehen hier rechts, das ist der sogenannte künstliche Hafen von Arromanches, ja? was übrig geblieben ist. Wir befinden uns genau in der Mitte zwischen der sogenannten amerikanischen Sektor Utah Beach und Omaha Beach und der britisch-kanadische Sektor Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach. Ungefähr 20% der Logistik, der Ausrüstung, Panzer, Truppen und so weiter ist während der Schlacht um die Normandie hier gelandet. Nur 20%, muss ich sagen. Der Rest, 80%, haben die Alliierten monatelang direkt am Strand gelandet. 2018 liegen im Wasser noch schwarzbraune Stahlreste, breit und riesig, wie eine Insel, die ständig von Wellen umspült wird und die von den Stranddünen aus leicht zu erkennen ist. Es sei gefährlich, wird gesagt, am alten Landungshafen zu tauchen. Denn was da tief unten im Meer noch liegt, ist nicht bekannt. Was erstmalig ist, ist der Bau von sogenannten Mulberry Harbors, also künstlichen Häfen, die für die Nachschubführung wichtig sind. Die Einzelteile für Mulberry A und B waren in England vorgefertigt worden und wurden als Module zur Normandie transportiert und dort zusammengesetzt. Mulberry A sicherte den Nachschub vor der Omaha Beach für die Amerikaner. Mulberry B vor Arromanches, Gold Beach, sicherte den britischen Nachschub. Für eine Rundumbeladung bewegten sich die Häfen mit Ebbe und Flut, der Tide, die in der Normandie besonders stark ist, auf und ab. Dafür wurden Senkkästen gebaut, in die lange Metallpfähle eingelassen waren. An diesen Pfählen glitten die Häfen mit der Tide auf und ab. Ältere Schiffe wurden außerdem rund um die Häfen versenkt, um die Wellen zusätzlich zu brechen. Das Zweite ist, das machen allerdings die Briten hauptsächlich, sie entwickeln ganz spezielle Panzer für die besonderen Aufgaben bei einer Landung. Das wird konzipiert von dem britischen Panzerexperten Hobart, Percy Hobart, und werden deswegen auch Hobart Funnies genannt. Was man heutzutage Pionierpanzer nennt, zum Beispiel zu Minenräumen, welche die künstliche Brücken bauen können. Panzer, die direkt für die Bekämpfung von Bunkeranlagen zuständig sind. Und ja, da hat so die ganze Spezialisierung der Panzer, das ist auch eine Besonderheit des D-Days. Das hat es bei vorigen Landungen nicht gegeben, der Alliierten. Die Briten und Amerikaner und übrigens, wen man nicht vergessen sollte, dabei auch die Kanadier, die haben monatelang auf diesen Tag hingeübt. Ablauf, Unterstützung Luftwaffe, Ablauf, Unterstützung der Marine. Immer, immer wieder. Und da kann man eigentlich sehen, am D-Day, wie das dann auch letztlich trotz aller Schwierigkeiten gut geklappt hat, hat sich echt der alte militärische Spruch, hartes Training, leichter Kampf, hat sich da letztlich dann auch bewahrheitet. Stundenlanger Überfahrt bei stürmischer See von England aus, mit 1-2 Meter hohen Wellen, die jeden seekrank machen, der sie nicht gewöhnt ist, dann der Strand. Eine Linie aus Sand, etwas hügelig im Hinterland, Kies, Gras im Wind. Jetzt im Morgengrauen mit fahlem Licht. 6 Uhr, der 6. Juni 1944. Dieses morbid fragile Bild sehen die GIs. Viele von ihnen nur eine Sekunde lang. MG-42, Maschinengewehr 42 der Wehrmacht. Spitzname Hitlersense. Eine Innovation der NS-Waffenhersteller Mauser und anderer Waffenfabriken. Neuartig ist, das MG-42 besteht nicht mehr aus massivem Stahl, sondern wird in einem Blechprägeverfahren gefertigt. Darum ist es kostengünstig und in hoher Stückzahl schnell lieferbar. Zudem ist es extrem leistungsfähig. 25 Schuss pro Sekunde ergeben 1500 Schuss pro Minute. Mit einer Schusskadenz im Überschallbereich. Diese Waffe machte ihrem Spitznamen alle Ehre. Die meisten GIs in den Landungsbooten hörten den Feuerknall des Maschinengewehrs nicht, weil sie schon tot waren. Gold und Juno Beach, Utah Beach, Sword und Omaha Beach. 5 Landungszonen. Es gibt 2 Punkte, die wichtig sind für die Alliierten, um den Landungsort zu bestimmen. Das erste ist, es müssen Strände da sein, wo Landungen möglich sind. Also an Steilküsten, wie es zum Beispiel in Teilen der Bretagne ist, ist eine Landung nicht möglich. Das ist der erste Punkt, also passende Landungsstrände. Der zweite Punkt ist Unterstützung durch die eigene Luftwaffe. Also sprich, eine Landung an der Atlantikküste im Raum Bordeaux beispielsweise, wo die Strände sehr gut wären, weil sie flach sind und man gut anlanden kann, fällt aus diesem Grunde für die Alliierten schon aus, weil dort können sie nicht adäquaten Schutz mit ihren eigenen Luftstreitkräften liefern. Also gibt es eigentlich bei genauer Betrachtung nur zwei Möglichkeiten für die Alliierten, wo sie landen. Entweder in der Normandie oder am Pas-de-Calais, also in der Gegend von Calais, Dünkirchen, im französisch-belgischen Grenzgebiet. Aber die Alliierten entscheiden sich ja doch lieber für die Normandie, weil sie denken, die Deutschen erwarten, dass die Alliierten am Pas-de-Calais landen würden. Und natürlich gab es jede Menge Täuschungsmanöver der Alliierten. Ganz bekannt ist die Operation Fortitude, ein gigantisches Täuschungsmanöver der Alliierten mit fingierten Funksprüchen, mit Aufstellung von ganzen Schattendivisionen, Schattenarmeen, die angeblich General Patton kommandieren sollte, der bekannte amerikanische General, die sich im Kent, also in Südostengland, versammeln würde. All dies wurde den Deutschen zugespielt, um sie darin zu belassen. Und auch beispielsweise die Ziele der Bombenangriffe vor der Landung. Und die Bombardierungen finden lange, lange Wochen immer im Raum Pas-de-Calais statt, um die Deutschen damit zu bestärken, hier werden die Alliierten landen. Gold und Juno Beach, Utah Beach, Sword und Omaha Beach. 5 Landungszonen. Zugleich 5 impressionistisch-malerische Abschnitte des Todes. Für amerikanische, englische, polnische, kanadische und für französische Soldaten. Etwa die des legendären Kieferkommandos. We were some old nationalists. Wir kamen aus allen Nationen. Holländer, Norwegen, Deutsche, Norweger, Holländer, Belgier und natürlich Franzosen. French, of course. Der heute über 90-jährige Léon Gauthier steht fest auf seinen Rollator gestützt im stets belebten Musée Commandant Numéro 4 in Ouistreham an der ehemaligen Sword Beach. 75 Jahre zuvor war er einer jener 177 Männer des Kommandos, das nach Philipp Kiefer benannt war und die aus aller Herren Länder zusammengekommen waren, um mitzuhelfen, die Welt von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Léon Gauthier kämpfte in der gesamten Normandie-Schlacht. In 1944 we trained for the to train to land in France for D-Day, for D-Day. We train again in Scotland, you know, the second training, differently than we used to have. 1944 trainierten wir lange für den D-Day. Wir hatten eine Trainingseinheit in Schottland, dann noch eine weitere. Denn uns standen spezielle Aufgaben bevor, sehr spezielle. Und darum gab es auch ein besonderes Training. Ich war 20 Jahre alt in diesem Jahr. Wir waren alle etwa gleich alt in diesem Geheimcamp. Und als der Tag kam und wir landen sollten, taten wir es. Bei der Operation Overlord ging Philipp Kiefer mit seinen Männern bei Colville-sur-Orne an Land. Hier begann die Spezialoperation. Denn von hier aus, im Rücken, also von der Landseite, bewegten sie sich auf die deutschen Wehrmachtsstellungen in Ouistreham vor. Im kleinen Küstenstädtchen Ouistreham hatten die Deutschen das Casino zu einem Bunker mit schwerem Geschütz ausgebaut. Es gelang den Männern, das Geschütz auszuschalten und stattdessen einen alliierten Brückenkopf einzurichten. Ich war 12 Jahre alt und ich lebte hier in Ouistreham. Désiré d'Agen Lamar ist heute 86 Jahre alt. Stramm und gerade steht er vor dem Museumseingang des Kieferkommandos in Ouistreham, beantwortet Fragen, lächelt und erklärt. Monsieur d'Agen Lamar ist ein beliebter Interviewpartner für Journalisten aus aller Welt. Er kam nämlich als kleiner Junge in Kontakt mit dem Kieferkommando am D-Day. J'ai été blessé le 6 juin, mais ich habe alles, was passiert ist damals, in einem kleinen Notizbuch aufgeschrieben und festgehalten. Denn ich habe schon als Junge gewusst, dieser Tag, das ist der Tag der Befreiung. Aber ich war auch traurig, denn mein Vater war nicht da und mein Bruder war im Gefängnis. Und das war schon ein Kontrast zur Freude über die Landung. Désiré d'Agen Lamar sah das Kommando anlanden am Morgen. Er sah Léon Gauthier. Sie sprachen miteinander, behielten Kontakt. Nach dem Krieg blieb Léon Gauthier hier in Ouistreham. Bis heute sind sie eng befreundet. Auch Désirée d'Agenlamart hörte schon vor dem eigentlichen D-Day, dass nun bald etwas passieren würde. Je vivais avec ma grand-mère et ma maman. Mais de plus en plus, les Allemands mettaient les barbelés, vous savez, les chicanes, près de chez nous. Parce que Rommel est venu. Rommel. Ich lebte bei meiner Großmutter. Und alle sagten, die Deutschen verbessern die Verteidigungsanlagen hier. Denn Rommel kam zweimal. Einmal zum Maianfang und dann zum Monatsende. Und meine Großmutter sagte, da passiert bald was. Ich war noch jung, aber ich konnte sehen und verstand, die Deutschen bauten hier Luftabwehrstellungen aus. Ich erzähle auch immer die Geschichte des britischen Kampfflugzeugs, das hier abgeschossen wurde und bei dem die Besatzung starb. Und was mich so beeindruckte, war der Respekt, mit dem die deutschen Soldaten die toten Körper zum Friedhof schafften, und zwar mit den gebotenen militärischen Ehren. Das war für mich eine wichtige Geschichte hier aus Ouistreham, weil sie zeigte, dass der gemeine deutsche Soldat nicht immer zugleich auch ein Nazi war. Er verhielt sich respektvoll gegenüber dem Feind. Und diese alliierten Soldaten waren die ersten Soldaten, die hier starben. Léon und ich ehren die zwei Toten jedes Jahr auf dem Friedhof. L'on conduit au cimetière de Ouistreham et les Allemands ont rendu les honneurs officiels. Dann erzählt Désirée d'Agenlamart ein wenig von der Zeit der deutschen Besatzung im heute beschaulichen normannischen Küstenstädtchen Ouistreham. Les Allemands, ils nous avaient réquisitionné, nous, les enfants des écoles. Wir mussten für die Deutschen arbeiten. Wir pflanzten Kartoffeln, ernteten sie, pflückten Beeren, Äpfel von den Bäumen und Sträuchern, um Konfitüre daraus zu machen. Hier war mal sogar eine deutsche Konfitürefabrik. Sie brauchten die Vitamine, besonders Vitamin C aus den Konfitüren. Damals gab es ja noch keine Zitronen. Und ich erinnere mich, ich war oft bei der Mittagspause in eben dieser deutschen Konfitürefabrik und sie gaben mir immer etwas von der Konfitüre. Que l'orange est cinq fois plus riche que le kiwi. Doch eine Frage bleibt. Was macht ein 12-jähriger Junge um 6 Uhr morgens am 6. Juni 1944 am Strand? Warum ist er dort und nicht in seinem Bett? Et nous allions à l'école soit le matin. Ich erinnere mich, die Schule war geschlossen wegen der Bombardements und ich konnte nicht mehr schlafen wegen der vielen Flugzeuge, die über unserem Haus hinweg donnerten. Darum stand ich auf, zog mich an und ging aus dem Haus. Die Kämpfe begannen am Morgen und sie endeten am Abend. Und der große Bunker hier in Ouistreham war am Abend befreit. Alles war am 9. Juni, nach 3 Tagen voller Kämpfe hier, befreit. I used to tell people that one of the greatest lies on earth was when the jump master would say, "Are you ready?" And everybody said, "Yes." Ich sage den Leuten immer, eine der schlimmsten Lügen der Welt ist, wenn der Sprungmeister fragt, "Seid ihr bereit?" Und alle antworten ja. Wenn sie keine Furcht kennen, dann lernen sie sie schnell kennen, wenn sie durch die Tür springen. You never knew if you were going to be around for the next morning or the next. Man wusste nie, ob man den nächsten Morgen erleben würde. Man lebte von Minute zu Minute. Es war überwältigend. So viele Leute starben um uns herum. Wir hofften nur, nicht zu denjenigen zu gehören, die zurückbleiben. Für einen 18-Jährigen ist das furchteinflößend. Brothers like to serve together. Brüder dienten gern zusammen, aus offensichtlichen Gründen. Ich kenne Jungs, bei denen mehrere Brüder in der Normandie umkamen. Das passierte. Der berühmteste Fall waren die Sullivan-Brüder. 5 Brüder, 1 Schiff. Das Schiff sank. Alle 5 starben. Danach hieß es, Brüder können nicht mehr auf demselben Schiff dienen. Dreißig schwer bewaffnete Männer pro Landungsboot, die meisten am Morgen des 6. Juni 1944 seekrank von der Überfahrt. Das Boot misst 12 Meter in der Länge, Breite 3 Meter. Mit 70 Zentimetern Tiefgang schwankt es beim geringsten Wellengang. 2 Stunden hat die Überfahrt gedauert. Nun liegt die Küste vor mehr als 5.300 Schiffen, Booten und Transportern aller Art. Die 175.000 Männer in den Booten und Schiffen sehen den Atlantikwall in diesem Teilabschnitt. Sie erkennen im Morgengrauen die tödliche Befestigungslinie mit dicht gespanntem Stacheldraht, den reihenweise aufgepflanzten Rommelspargeln, also Hindernissen mit gespanntem Draht. Dazu die Tschechenigel, Hemmbalken, an denen Minen und Sprenggranaten befestigt sind. Und Bunker, mit jetzt auf sie gerichteten Artilleriegeschützen. Und das ist die erste Phase, die Nachtphase, der massive Absprung von Fallschirmjäger 6 Stunden vor der Landung im Hinterland, im Rücken des Feindes sozusagen. So, das war das Erkennungssignal für die amerikanische Fallschirmjäger in der Nacht. So, einmal Frage, Antwort. Und wenn nicht, dann schießen. Wie Kinderspielzeuge sind die kleinen blechernen Signalgeber, die man in allen Museen an den Landungsstränden als Souvenir kaufen kann. Manchmal geht man durch ein Museum, während ein so beschenktes Kind das Signal abgibt, das vor 75 Jahren über Leben und Tod entschied. Und dann, das ist die zweite Phase der Operation, das ist die Landung selbst um 6.30 Uhr früh im Utah Beach. Die Wettervorhersage für den 6. Juni ist nicht sonderlich gut. Die müssen dann teilweise eine fürchterliche Nacht auf hoher See verbringen. Die Ironie ist, die Deutschen wissen natürlich auch, haben natürlich auch ihren Wetterbericht. Und die wissen auch, das Wetter wird schlecht. Und rechnen deswegen für den 6. Juni nicht mit einem alliierten Angriff. Deswegen sind zentrale Persönlichkeiten an jenem Morgen des 6. Juni nicht vor Ort. Beispielsweise sind viele Generäle der Divisionen, die in der Normandie sind, an diesem Tag für ein Kriegsspiel, so heißt es, also eine Planübung, in der Bretagne, sind also nicht vor Ort. Bekanntestes Beispiel, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe, Feldmarschall Rommel, ist an diesem Tag auch nicht da, weil er auch denkt, schlechtes Wetter, da kann ich ja nach Deutschland fahren und den Geburtstag meiner Frau feiern. Ja, und Rommel, der gerade immer wieder gesagt hat, die ersten Stunden bei einer alliierten Landung sind wichtig. Aufgeschreckt durch Radarmeldungen von der Küste, beorderte Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend und die Panzerlehrdivision gegen 4.30 Uhr sofort nach Saint-Sever-Calvados, etwa 70 Kilometer westlich von Falaise. Generaloberst Alfred Jodl im Oberkommando der Wehrmacht, der über diesen Befehl verärgert war, da beide Divisionen als OKW-Reserve dem Führerhauptquartier unterstanden, nahm 2 Stunden später die Order wieder zurück. Jodl hatte nämlich Anweisungen, nichts zu tun, bis der größte Feldherr aller Zeiten, inzwischen per Akronym mit Gröfatz betitelt, bis also Adolf Hitler auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden vom Schlaf erwacht war. Der Führer bekommt die Nachricht, wenn er gefrühstückt hat. Doch da war es dann schon zu spät. Während der Gröfatz noch schlief, waren 23.000 Fallschirmjäger über der Normandie abgesprungen. Gegen 7 Uhr waren schon 58.000 GIs an der Omaha Beach und Utah Beach gelandet. 54.000 britische Soldaten landeten an den Stränden mit den Codenamen Gold und Sword. An der Juno Beach eroberten 21.000 Kanadier Meter um Meter. Das Verhältnis war in etwa 1:3. Mehr als 175.000 Alliierte gegen 50.000 Deutsche. Bald kämpften in der gesamten Normandie 500.000 Wehrmachtssoldaten gegen 1,5 Millionen Alliierte. Den alliierten Divisionen standen 5 deutsche Divisionen gegenüber, von denen nur 3 beweglich und motorisiert waren. Diese Panzerdivisionen durften jedoch nur auf ausdrücklichen Befehl Hitlers eingesetzt werden. Im Hinterland waren weite Bereiche durch die gestauten Flüsse Merdere und Douve überschwemmt bzw. in Morastlandschaften umgewandelt. Auf zur Landung von Lastenseglern geeigneten Feldern wurden Holzpfähle eingerammt, alle Strände waren vermint und mit Über- und Unterwasserhindernissen verstärkt. Zusätzlich gab es überall versteckte MG-Widerstandsnester, sowohl an den Stränden als auch etwas weiter von den Küstenabschnitten entfernt. Die deutsche Luftwaffe war praktisch nicht vorhanden. 90 Jäger und 70 Bomber gegen rund 11.000 alliierte Flugzeuge. Und ich stand gerade an dem D-Day-Tag um 2 Uhr nachts auf Posten und sah, wie die Christbäume runterkamen. Also so ein Bild hatte ich ja vorher noch nie gesehen. Das glitzerte so und erleuchtet, damit die Fallschirmjäger, die dort landen sollten, sehen konnten, wo sie landen würden. So. 2 Stunden zuvor waren die Luftlandemanöver der Alliierten gestartet worden. Fallschirmjäger waren in hoher Zahl im Hinterland abgesprungen. Gleiter brachten per Luft Nachschub und Material. Und wir haben im Dorf ein Liter Milch geholt. Und da sagten die Leute, die Franzosen, die haben uns nicht gehasst oder so. Jetzt macht, dass ihr wegkommt, haut ab. Und dann bin ich wieder los, habe ich aber nicht mehr hingehauen. Denn unsere Einheit musste sich fertig machen gegen morgen und haben dann Richtung St. Mary-Glise uns in Marsch gesetzt, auf der Straße. Der gefreite Golz war zuerst in der Nähe von Pas-de-Calais stationiert. Dann rückte seine Einheit an die HKL vor, die Hauptkampflinie nahe St. Mary-Glise. Doch die schnell vorrückenden US-Tanks machten allem ein Ende. Und dann stellte Tanks sich vor unsere Einfahrt. So, wir konnten nicht raus. Zack, sind wie eine Mausefalle gefangen. Und dann die begleitenden Posten, die Soldaten, kamen da rein, guckten, sahen sie uns und sagten, hey, boy, come on, hands up und so weiter. Und da war für uns der Krieg zu Ende. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni begannen die Hunde auf einmal zu bellen. Ich bin nach draußen gegangen und habe ein paar Männer gesehen. Ich habe gleich die Hände gehoben. Es waren aber keine Deutschen, sondern Amerikaner. Das war ein Glücksgefühl. Okkupation ist das Fehlen jeglicher Freiheit. Trotz der Gefechte war St. Mary-Glise gegen 4 Uhr morgens befreit und die amerikanische Flagge wehte über dem Rathaus. André Auvray, der 1944 auf einem Bauernhof in der Nähe von St. Mary-Glise lebte, war damals 17 Jahre alt. So, wir befinden uns in St. Mary-Glise, großes Dorf oder kleine Stadt. Und immer wichtig in der Geschichte. Warum? Weil es liegt an einer alten römischen Straße. Und heute, das ist unsere Bundesstraße oder Nationalstraße 13 von Paris nach Cherbourg. Hier war eine deutsche Garnison, deutsche Kommandantur im Rathaus. Und hier waren ein paar deutsche Soldaten stationiert. Und im Kirchturm 2 Beobachter oben, Auftrag melden, falls Fallschirmjäger, Einsatz oder Resistenz. Eine Gruppe war da, ungefähr 10 Mann, deutsche Soldaten, direkt am Platz und in der Kirche. 2 Kilometer von hier, diese Richtung, ein georgisches Bataillon, Wehrmachtuniform, ehemalige Gefangene aus dem Ostfront. Der Plan der Amerikaner war, St. Mary-Glise so bald wie möglich in der Nacht einzunehmen und damit diese wichtige Kreuzung zu besetzen, sodass die deutschen Kräfte nicht mehr die Küste erreichen konnten. Es ist hier relativ gut abgelaufen, der Absprung in der Nacht Und sehr schnell haben sich 1000 Fallschirmjäger ungefähr einen Kilometer von hier gesammelt in der Nacht. Und gegen 4.30 Uhr früh war dieses Dorf in amerikanische Hände in der Nacht. Die erste amerikanische Fahne wurde am Rathaus gehisst, ist noch da, kann man sehen. Und die Lage war wirklich unsicher den ganzen Tag. Deutsche Gegenangriffe von Süden, von Norden. Aber die Fallschirmjäger haben gehalten. Und die Verbindung mit den Kräften, die an der Küste früh gelandet sind, hat am 7. Juni früh stattgefunden. So 24 Stunden war die Lage hier unklar. Das ist die große Geschichte. Aber es gibt auch eine kleine Geschichte. Das ist die Geschichte von Rudi Escher, deutscher Unteroffizier. Und er hatte den Auftrag, im Kirchturm mit zwei Beobachtern einfach zu melden, falls hier etwas passiert. Und am Abend, am 5. Juni, das war langweilig, in einem Schuppen hat er die Fahrräder gelagert. Und als er zurückkam Richtung Kirche, wir haben oben geschlafen unter dem Dach, da waren die Feldbetten. Als er hier kam, kamen drei Flugzeuge im Tiefflug, Transportflugzeuge, fliegen in diese Richtung und setzen Fallschirmjäger ab. Das waren die Pfadfinder, die ersten, die gesprungen sind. Er wusste natürlich das nicht, aber sofort nimmt seine Gewehrausrüstung und geht Richtung Feld. Die zwei Posten bleiben oben und läuft durchs Feld, einen Kilometer vielleicht, und findet Schirme überall in den Bäumen, überall in den, auf die Wiesen. Der deutsche Soldat läuft nach Saint-Mère-Église zurück, will Meldung machen und steht vor dem Kirchturm, sieht hoch. An der Kirchturmspitze hängt ein Fallschirm. Am Fallschirm John Steele, ein GI. Steele wird entdeckt, man schießt auf ihn, verletzt ihn aber nur leicht am Fuß. Steele wird gefangen genommen, entkommt jedoch später. Noch heute hängt der Fallschirm an der Kirchturmspitze, inzwischen mit einer Puppe in Kampfmontur. Rudi aber, der deutsche Soldat, wurde ebenfalls gefangen genommen, überlebte wie John Steele den Krieg, kam immer wieder hierher nach Sainte-Mère-Église zurück. Rudi kam mehrmals hier zurück, hat immer noch gewohnt in dem Haus, wo die Kompanie war. Das ist eine nette französische Familie, der ist bekannt wie der bunte Hund hier in Sainte-Mère-Église. Oft hat er auch ehemalige Gegner getroffen, er war im Fernsehen und so weiter. Er fährt leider nicht mehr, er ist ein bisschen müde, über 95. Aber ganz klar im Kopf, immer noch heute. Und wir telefonieren regelmäßig, das ist seit über 30 Jahren ein Freund und eine schöne Geschichte. Der Countdown zu diesem längsten Tag beginnt um 6.30 Uhr am 6. Juni 1944. Utah Beach, H-Hour, die Landung selbst. Die Amerikaner stürmen aus den Booten heraus ins Wasser und die Utah Beach hoch, ebenso wie die Omaha Beach. Gold, Juno und Sword Beach sind die Ziele britischer, kanadischer und anderer Einheiten. Omaha Beach ist ein 200 Meter tiefer Strand, der bei Flut fast unter Wasser ist. Dahinter eine leicht ansteigende Kiesböschung, begrenzt von einer 30 Meter hohen Steilklippe. Dieser Teil der 90 Kilometer langen Küste, die an diesem Tag angegriffen wird, ist der schwierigste und unzugänglichste Strandabschnitt. Hier allein fallen in den ersten Minuten der Landung etwa 4000 Soldaten. Insgesamt war dieser massive Materialeinsatz selbst für erfahrene Russlandkämpfer eine völlig neue Erfahrung. Die deutschen Soldaten sahen sich einer Kraft gegenüber, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist. Das galt aber nicht nur für die Lanzer, sondern auch für die Generalität. Sie waren allesamt Veteranen der Materialschlachten im Ersten Weltkrieg und der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Doch die Normandie stellte eine neue Erfahrung dar. Der ganze Kampf ist eine ungeheure Blutmühle, wie noch nie in 11 Kriegsjahren erlebt, beschrieb es General Dietrich von Koltitz. H Hour minus eine Minute. Der Strand ist nah, wenige Meter nur entfernt. Manche Boote laufen voll Wasser, die GIs stürmen heraus, etliche der Farmjungs haben nie schwimmen gelernt. Sofort gehen sie mit dem 40 Kilo Kampf- und Marschgepäck unter. Auch die CO2-Patronen ihrer Rettungswesten helfen nicht. Nicht wenige der Soldaten erreichen dadurch nie den Strand, denn die anderen Landungsboote dürfen wegen der Gefährlichkeit keinen Halt auf der Fahrt zum Strand machen, um Schiffbrüchige zu retten und aufzunehmen. Dann sind die ersten Landungsboote am Ufer, nicht immer dort, wo sie sein sollen. Wo auch immer sie sind, empfängt die jungen Männer eine mörderische Wand aus tödlichem Stahl. Tack, tack, tack, MG-Feuer, ununterbrochen wie Hagel auf Blech. Dazu Mörser-Schrapnellgranaten in einem heulenden Ton. Im Rücken explodierende Boote und Panzer, überall das Schreien der Verwundeten, manche rufen hilfesuchend nach ihrer Mutter. Insgesamt ein infernalischer Lärm. Es ist Dantes Purgatorio. Zu fahren, bessere Wasser hebt die Segel. Nunmehr von neuem meines Geistes Kahn, der hinter sich gebracht so grausen Pegel. Besingen werde ich jetzt den zweiten Plan. Hier läutert sich des Menschengeistes Streben, bis dass er würdig für des Himmels Bahn. In ihrem Versteck in Amsterdam hört Anne Frank, damals 14 Jahre alt, im Radio von den Ereignissen in der Normandie. Sie notiert in ihr Tagebuch: Dies ist zu schön, zu märchenhaft, um je wirklich werden zu können. Der Gedanke an befreite Freunde erfüllt uns mit Zuversicht. 7 Uhr, die zweite Landungswelle. Nach General Eisenhowers Plan hätten die Soldaten bereits den Strand an der Omaha Beach und anderen Abschnitten sichern und nun die Stellungen in den Klippen sowie im Hinterland angreifen sollen. Doch an dem mit über 10 Kilometern Länge ausgedehntesten Strandabschnitt Omaha Beach, später Bloody Omaha genannt, findet ein Gemetzel ohnegleichen statt. Hier kämpften sich die Männer der 716. und 352. Infanteriedivision Meter um Meter vor. Und hier erlitten sie die höchsten Verluste, da die Bomber zuvor aufgrund schlechter Sicht die deutschen Bunker verfehlt hatten. Alles war dort intakt und wehrbereit. 6 Stunden nach den Landungen hatten wir lediglich 9 Meter Strand erobert. General Omar Bradley. Die britischen, französischen und kanadischen Einheiten begannen zwischen 7.25 Uhr und 7.45 Uhr die Landungen an den Strandabschnitten Gold, Juno und Sword. Von deutscher Seite aus wurden die Anlandungen mit größter Härte zu verhindern versucht, doch die Alliierten überrannten alle Widerstände. Bald waren sämtliche Strandabschnitte in alliierter Hand. Über Mulberry Harbor A und B begann mit Panzern der Vormarsch ins Landesinnere. Macht euch keine Sorgen, denn es wird schon gut gehen. Lieber dies als in Russland kämpfen. Der 17-jährige Wolfgang A. in seinem letzten Brief an seine Eltern am 6. Juni 1944. Wenige Stunden später verlor er sein Leben bei einer Heckenschlacht in der Normandie. Jeder von uns gab sein Bestes, um der unglaublichen zahlenmäßigen Überlegenheit der Amerikaner zu begegnen. Ich habe mehr als 400 Salven geschossen. Soldat Gockel am 10. Juni 1944 in einem Brief an seine Eltern und Geschwister. Am Ende des D-Day waren die Amerikaner an der Omaha Beach 2,5 Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen. Im Abschnitt Utah Beach hatte der Landekopf eine Breite von 4 Kilometern und eine Tiefe von 6 Kilometern. Briten, Franzosen und Kanadier waren in ihren Strandabschnitten Juno, Gold und Sword auf einer Frontbreite von 32 Kilometern durchschnittlich 9 Kilometer tief vorgestoßen. Die schwachen deutschen Kräfte waren machtlos gegen diese Überzahl an Alliierten. Die genaue Zahl an Verlusten lässt sich nicht mehr korrekt rekonstruieren. In der Gesamtoperation Overlord, einschließlich der Vorbereitungsphasen, kostete der längste Tag die Alliierten 53.700 Menschenleben. 18.000 Soldaten werden bis heute vermisst. Mehr als 155.000 Männer wurden verwundet. Die Deutschen verloren 200.000 Soldaten. Vermisst werden rund 25.000 Männer. Verwundet wurden über 175.000 Wehrmachtssoldaten. Später werden die Historiker übereinstimmend sagen, der Atlantikwall hatte sich als nutzlos erwiesen. Wenn wir sie nicht in den ersten Tagen wieder zurücktreiben, dann haben wir den Krieg verloren. Generalfeldmarschall Erwin Rommel, kurz nach der Landung der Alliierten. 60 Jahre später wird sein Sohn Manfred, der 1944 ein 15-jähriger Flakhelfer war, zum D-Day sagen: Es ist ein Weltereignis gewesen. Wie Waterloo. Nur im Weltformat. Das hohe Korn fühlt die Spitze, gefolgt von den SS-Grenadieren, weiter vor. Brennende Panzerwracks säumen den Kampfweg. Dass schon nach wenigen Stunden am 6. Juni 1944 die Anlandung der Alliierten unumkehrbar war und die Tage des Deutschen Reiches gezählt, all das wurde natürlich dem deutschen Normalbürger verschwiegen. Vielmehr wurde ihm das Bild des standhaften Wehrmachtssoldaten vermittelt, der Teil einer ausstehenden militärischen Entscheidung war, mit der Option eines möglichen Sieges über die Alliierten. Panzer nach vorn! Auch im Raum von Bayeux treffen die Aggressoren auf einen Widerstand, der ihnen ungeheure Verluste bereitet. In den kleinen Küstenorten toben erbitterte Straßenkämpfe, die unter Einsatz aller Waffen von deutschen Soldaten mit einem heiligen Ernst geführt werden. Der entscheidende Kampf um Europas Zukunft hat begonnen. Ein Wochenschaubericht aus dem Juni 1944 zu den Kämpfen in der Normandie. »75 Jahre später ist es in der einst so umkämpften ländlichen Gegend fast paradiesisch friedlich.« »So, wir befinden uns hier in La Fiera. Das ist der kleine Ort und besonders die Brücke hier. Ganz wichtig. Hier sind in diese Region, amerikanischen Sektor, zwei Divisionen gesprungen. Das heißt ungefähr 14.000, 15.000 Mann entweder gesprungen in der Nacht oder mit Lastensegler gelandet. Die größte Luftlandeoperation der Geschichte. Die Brücke hier auf die Karte, ungefähr 13 Kilometer im Hinterland. Das heißt, es gab hier nicht nur an der Küste, aber auch im Hinterland deutsche Kräfte überall verstreut. Und eine Brücke ist immer wichtig und die Brücke wurde bewacht. deutscher Soldat, der hier war, Unteroffizier mit seiner Gruppe, kenne ich. Er lebt noch in Coburg in Deutschland, heißt Rudi Escher. Und Auftrag war, sofort zu melden, wenn Fallschirmjäger oder wenn die Resistance etwas gemacht hätte auf die Brücke, einfach die Brücke zu bewahren und melden. Eine der Hauptaufgaben der 82. US-Luftlandedivision war die Einnahme der Brücke über den Fluss Merdere. Die Brücke selbst ist vielleicht nur 4 Meter lang, mit einem Mittelstreifen für die enge Straße darüber. Heute ist die kleine Brücke unscheinbar, die Gegend ländlich verschlafen. Ein Garten Eden an der Küste der Normandie. Doch vor 75 Jahren landeten in der Nacht zum 6. Juni 1944 im tiefen Sumpf rechts und links der Brücke 15.000 US-Fallschirmjäger. Chaos für die Hauptwelle, Soldaten überall, aber Auftrag trotzdem erfüllt. Die Brücke ist genommen, ohne von den Deutschen zerstört zu werden. Aber die Schlacht hier wird 3 Tage dauern. Das ist die Schlacht um La Fière, um diese Brücke. Aber dieses Chaos, das hat auch einfach die deutschen Kräfte hier irgendwie paralysiert. Die wussten nicht genau in der Nacht, was ist los. Wo ist der Schwerpunkt? Was wollen sie? Doch warum diese schweren Kämpfe vom 6. bis 9. Juni 1944? Warum war dieses Gebiet, dieses Brückchen strategisch so wichtig, dass hunderte Soldaten auf beiden Seiten ihr kostbares Leben dafür gaben? Warum? Die Erklärung ist: Erst früh morgens, als die 5000 Schiffe an der Küste kamen, da haben die Deutschen verstanden, hier geht's los. Jetzt verstehen wir, warum Fallschirmjäger im Hinterland. Und da haben die Deutschen versucht, die Brücke wiederzunehmen. Um die deutschen und alliierten Gefallenen von La Fière zu ehren, steht seitdem hier eine große Statue, genannt Iron Mike. Dazu finden jedes Jahr am 6. Juni Demonstrations-Fallschirmsprünge statt. Auch Jean Lenoir ist gesprungen. Ich durfte selber hier 3-mal mitspringen mit den Amerikanern und mit deutschen Kameraden. Das ist, finde ich, einfach schön. Dunkle Granitkreuze und Grabplatten kennzeichnen die Gräber von 20.507 Gefallenen auf dem deutschen Soldatenfriedhof von La Combe. Ein ewiges Mahnmal gegen den Krieg und Hitlers Wahnsinn. Erschreckend niedrig ist oft das Alter der Verstorbenen. Der jüngste Soldat hier wurde auf den Tag 17 Jahre und 11 Monate alt. Im Gegensatz zum amerikanischen Soldatenfriedhof in Colville-sur-Mer fehlt dem deutschen Friedhof jegliches heroische Element. Vielmehr liegt ein Hauch von Melancholie über den Doppelgräbern, in denen die Soldaten bestattet sind. La Combe ist nicht der einzige deutsche Soldatenfriedhof in der Normandie. Auf den insgesamt 5 deutschen Soldatenfriedhöfen liegen weitere 60.000 Soldaten begraben. Kriegsgräber sind die größten Prediger des Friedens. Dieser Satz von Albert Schweitzer steht am Eingang des deutschen Soldatenfriedhofs von La Combe. 1958 halfen erstmals Jugendliche aus mehreren Nationen unter dem Motto Versöhnung über den Gräbern bei der Anlage dieser Kriegsgräberstätte in Frankreich. Die Jugendlichen arbeiteten auch an der Aufschüttung des fast 6 Meter hohen Tumulus, der als Kameradengrab 207 unbekannte und 89 namentlich bekannte Tote aufgenommen hat. 1996 begann man mit der Anpflanzung der ersten Bäume für den sogenannten Friedenspark, als ein lebendiges Zeichen für den Frieden. Inzwischen stehen 1220 Ahornbäume auf einer Fläche von 3 Hektar in La Combe und gestalten das Gelände des deutschen Soldatenfriedhofes. In Polen und in der Sowjetunion wurde diese Idee kopiert. Auch dort wachsen Bäume in Friedensparks. Also diese fünf Kreuzen repräsentiert unser Logo. Eigentlich also die Aufgaben von dem Volksbund. Das heißt, also die ganze gefallene Soldaten versammeln auf einen Ort, also beziehungsweise hier auf dem Friedhof. Man muss man auch die Familie helfen. Marie-Annick Wieder ist die Friedhofsverwalterin des Deutschen Soldatenfriedhofs in La Combe. Zugleich ist sie Mitarbeiterin im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., einer humanitären Organisation, die sich im Auftrag der deutschen Bundesregierung der Aufgabe widmet, die Gräber deutscher Kriegstoter im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Das ist auch im Logo des Vereins ersichtlich. Zwei Kreuze rechts, ein größeres Kreuz in der Mitte, links zwei weitere kleine Kreuze. Der Gründer, also von unserem Verein, er war dort in Polen und er war also ganz beeindruckt von vier Grenadierenkreuze und eine größere in der Mitte. Und er hat gesagt, das repräsentiert also unsere Aufgaben, was wir also eigentlich machen müssen. Das hat keine religiöse Bedeutung. Von Gräbern, sagt Marie-Annick Wieder, kann man hier eigentlich nicht sprechen, denn ab und zu sind sie zu zweit oder zu dritt, also bis zu fünf auf einem Grab. Das heißt konkret, die Männer liegen aufeinander gestapelt unten in der Erde. Und manchmal, das war so schwierig, also diese Soldaten auseinanderzunehmen, dann wird also die zwei Körper zusammengelegt. Sie sind also zusammengestorben und da konnte man auch nicht die Reste auseinander, also das, die waren also richtig also gestreut. Meistens also von 6. und 7. Juni, also die meisten, ne? Doch wie ist der Alltag einer Friedhofsverwalterin auf so einem geschichtsträchtigen Friedhof? Was passiert täglich? Etwa, dass Angehörige auf den insgesamt 832 Kriegsgräberstätten, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in 46 Staaten betreut, ihre verstorbenen und vermissten Väter oder Großväter suchen? Noch heute bearbeiten die Volksbund-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich 35.000 Suchanfragen nach Vermissten beider Weltkriege. Denn Trauer braucht einen Ort und alle gefallenen Soldaten haben Recht auf Ruhe und der Volksbund kümmert sich also um diese Soldaten. Er hat also von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, erstmal die Gräber zu finden und dann zu pflegen. Dann lehnt sich die jugendlich wirkende Friedhofsverwalterin im modern eingerichteten Büro etwas in ihrem Stuhl zurück und wird nachdenklich. Ich habe vor 2 Jahren eine Frau, die hat also ihr Vater nicht kennengelernt. Und sie wusste ganz genau, dass der Vater hier also beerdigt war. Und sie kam. Und das war sehr berührend, weil die hatte keine Ahnung. Und sie wusste, der ist da. Und seitdem, die kommen auch ab und zu und liegt immer noch also Blumen. Und ja, sie wusste, ne? Also die ist also, als er gefallen ist, die wurde geboren. Für mich schockierend, wenn ich das sehe. Ja, man kann das gar nicht erfassen. Und ich muss halt immer dran denken, das sind junge Menschen, die da liegen, die eigentlich noch nie richtig gelebt haben. Es macht mich sprachlos einfach. Da fehlen mir einfach die Worte. Und ich bedauere es, dass wir jetzt nicht mehr Zeit haben, uns das alles noch anzuschauen, wirklich in Ruhe. Mir geht es genauso. Wenn man so viele Gräber da sieht, kann man sich erst eine Vorstellung bekommen, was da passiert ist. Das ist ein Teil der Geschichte. Das sollte jeder wissen, was hier passiert ist. Der Besuch auf La Combe ist ihm, wie so vielen, eine Herzenssache, formuliert ein anderer Herr. Also wir haben uns einfach eine Route ausgesucht und wollten das unbedingt sehen und wollten auch hier diese ganzen Stellen besichtigen. Und das haben wir eigentlich auch gemacht, nicht alle. Das hier wollten wir unbedingt sehen. Tobt eine schwere Schlacht. Deutsche Eingreiferbände sind in voller Wucht mit allen Waffen an den Feind gekommen. Nach harten Gefechten werden aus dem Waldabschnitt Hunderte von Gefangenen herausgeholt. In ihren Aussagen zeigten sie sich immer wieder überrascht, dass das große Ereignis für sie schon in den ersten Stunden der Invasion abgeschlossen sein soll. Überwältigt und entwaffnet werden sie abgeführt. Nachdem Monsieur Ardin in die Kommandantur hineingegangen war, holte er ein Foto von Hitler hervor und zertrampelte es vor den Engländern und den Bewohnern auf der Erde. Das war toll. Monsieur Daubert aus Douvres nahe Caen. 1944 war er 9 Jahre alt. So, das war das Erkennungssignal für die amerikanische Fallschirmjäger in der Nacht. So, einmal Frage, Antwort. Und wenn nicht, dann schießen. Die Hoffnung Churchills und Roosevelts war, mit der Operation Overlord den deutschen Atlantikwall und die Wehrmachtsstellungen einfach durch die zahlenmäßige Überlegenheit fast wie im Schlaf einnehmen und überrennen zu können. Auch wenn die gesamte Operation an sich ein Erfolg war, so erfüllte sich diese Hoffnung nicht. Am Landungstag waren gerade einmal unter schlimmsten Verlusten knappe 10 Kilometer Land genommen worden, und deutsche Panzerdivisionen waren im Anmarsch. Zwar konnten die Alliierten 6 Tage später schon das von ihnen befreite Gebiet auf 100 Kilometer Breite und 30 Kilometer Tiefe ausdehnen, sowie einzelne Brückenköpfe schaffen und miteinander verbinden. Dennoch, den Durchbruch schaffte das noch nicht. Über 50.000 alliierte Fahrzeuge mit über 300.000 Mann waren inzwischen im Fronteinsatz. Doch noch war das nicht mehr als ein kraftvoller Anfangsschlag zur Befreiung. Aber immerhin, der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs lag nun hinter den alliierten Soldaten. Der Anfang vom Ende des Hitlerreiches hatte begonnen, sagt der Militärhistoriker Peter Lieb vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und interessant sei dabei auch, was eigentlich der deutsche Wehrmachtssoldat über die Amerikaner, Briten, Franzosen, Kanadier und die anderen Einheiten sagte. Wie sich ein Soldatenethos über die gegnerischen Positionen spannte als seltsames Kriegsgasetuch. Über die Briten sagen sie immer wieder, sehr guter Soldat als Einzelkämpfer, kämpft hart, ist mutig, sehr soldatische Haltung. Also wenn die gefangen genommen werden, die sagen nichts mehr als wie ihren Namen und sonst nichts. Ja, also nur das, was sie sagen müssen. Allerdings wird ihnen auch vorgeworfen, den Briten, sie operieren sehr schematisch und wenig fantasievoll. Ja, es geht immer nach Schema F vor alles. Die Kanadier wurden von den Deutschen ähnlich wie die Briten gesehen. Harte Kämpfer, allerdings gehen die auch öfters nach Schema F vor und denen wird auch immer ein bisschen unterstellt, ein bisschen raue Burschen zu sein. Über die Hauptmacht der kämpfenden Amerikaner teilten sich die Meinungen. Die Amerikaner, das ist ganz interessant, da haben die Deutschen so im Laufe des Krieges, entwickelt sich das Bild weiter. Also als die Deutschen das erste Mal auf die Amerikaner treffen, im Herbst 1942 in Nordafrika, die haben sie ein sehr schlechtes Bild von den Amerikanern. Ja, die Amerikaner noch kriegsunerfahren, denen wird vorgeworfen, die kämpfen nur materialistisch, der einzelne Soldat, der hat keine Haltung zum Kampf. Also die Amerikaner würden nichts taugen. Einer, der das gleich schon am Anfang anders sieht, ist der Wüstenfuchs Erwin Rommel. Er weiß, bei den Amerikanern steckt mehr dahinter. Vor allem steckt ein gewaltiger industrieller Komplex dahinter und ein tiefes Verständnis und Können von militärischer Logistik, also dem Nachschub an Material und Einheiten. Erwin Rommel bleibt mit diesem Wissen allein. Und erst während der Normandieschlacht merken die Deutschen, die US-Einheiten lernen schnell dazu. Sehr schnell. Und es sind ja dann schließlich auch die amerikanischen Truppen, die den Durchbruch durch die deutschen Linien an der Normandie Ende Juli, Anfang August schaffen und den Großteil von Frankreich befreien. Und wer bei den Deutschen das höchste Ansehen genießt, sind die freien Franzosen, die auf Seite de Gaulles kämpfen. Das sind ausgesuchte Truppen. Die kämpfen auch für ein Ziel, ihre Heimat wieder zu befreien. Und auch selbst Hitler, vielleicht auch noch in seinen Erinnerungen am Ersten Weltkrieg, hat für den Franzosen eine vergleichsweise hohe Meinung, was die Leistung der französischen Truppen 44, 45 betrifft. Nach 6 Tagen mit 30 Kilometern Tiefe, 100 Kilometern auf der Breite steht die neue Westfront gegen das Hitlerreich. Die Normandieschlacht tobt in voller Härte. Eigentlich hatte General Bernhard Montgomery vor, die strategisch wichtige Stadt Caen schon in den ersten Nachfolgetagen des D-Day einzunehmen. Aber daraus wurde nichts. Trotz der weitgehend erfolgreichen alliierten Anlandung an der Küste konnte Caen nicht eingenommen werden. Starke Panzerverbände der Wehrmacht und der Waffen-SS verwickelten die alliierten Einheiten in einen gnadenlosen Stellungskrieg und in eine Materialschlacht ohnegleichen. Erst am 19. Juli 1944 war Caen unter der Kontrolle der Amerikaner, Briten, Kanadier und Franzosen. Und zu einem Großteil durch die Kämpfe zerstört. Wenige Tage nach der Befreiung Caens versuchten die Alliierten nach Falaise zu kommen. Anfang August 1944 entstand infolge der Kämpfe der sogenannte Kessel von Falaise. Following the great battle which resulted in the scattering of the German 7th Army, these pictures give some idea of the mass of war materials destroyed by the Allied bombardment or left behind by the fleeing enemy. Nach der großen Kesselschlacht durch die 7. Deutsche Division geben viele Bilder der Zerstörung einen Eindruck von der Materialschlacht, die hier tobte. Panzer zerstört von alliierten Bomben oder von den fliehenden Feinden zurückgelassen. Am Eingang zum Museum Le Mémorial de Falaise, La Guerre des Civils, wird der Besucher per Swingmusik in die 1940er Jahre zurückversetzt. Wenige Momente nur, dann geht es hinein. Ich heiße Patricia und wir sind hier in dem Museum der Zivilisten in Falaise. Falaise befindet sich ungefähr 35 Kilometer südlich von Caen. Und dieses Museum ist das einzige Museum in der Welt, das den Alltag der Zivilisten im Krieg erzählt. Patricia Longiel führt Besucher durch das Le Mémorial de Falaise, La Guerre des Civils. Warum es dieses Museum gibt, was es so einzigartig macht, erklärt die agile Mitfünfzigerin so. Mit dem Zweiten Weltkrieg haben wir mehr Opfer in der Bevölkerung als in der Armee. Wir haben etwa 60 Millionen Tote in der Welt und 35 Millionen sind Zivilisten. Und warum ist dieses Museum hier in Falaise? Wir sind in der Normandie und nach der Landung der Alliierten hatte die Schlacht um die Normandie 100 Tage gedauert. Die Region wurde zu 80% zerstört und 20.000 Zivilisten sind getötet worden. Und Falaise wurde am 18. August 1944 eingenommen und befreit. So, die Schlacht hier ist sehr, sehr lang gewesen. Und die Zivilisten in der Normandie sind durch die alliierten Bombardierungen getötet worden. Fünf Jahre lang war die Normandie bis zum D-Day durch deutsche Truppen besetzt. Als die Alliierten landen und das Land beinahe komplett zerstören mit der Anlandung und den folgenden Kämpfen, ist die Reaktion der Einheimischen kühl. Viele Normannen sind durch die Bombardierungen getötet worden. Die militärische Strategie verstehen die Franzosen nicht. Sie haben Häuser, die Häuser werden zerstört. Sie verlieren manchmal einen Bruder, einen Vater, eine Frau, eine Tochter. Spielen wirklich die Bombardierungen eine wichtige Rolle? Wird die Schlacht um die Normandie früher, schneller enden? Das verstehen sie nicht. Und wir haben viele Aufnahmen. Sie zeigen Zivilisten mit Soldaten, mit Alliierten. Und die Gesichter sind sehr seriös. Patricia zeigt auf alte Fotografien, die in beleuchteten Vitrinen ausgestellt sind. Zu sehen sind Männer in Wehrmachtsuniformen. Doch das sind keine Deutschen, sagt Patricia. Wir haben eine besondere Einheit, die Charlemagne-Division. Und diese Einheit besteht aus Franzosen. Sie sind freiwillig, um mit der Wehrmacht zu kämpfen. Die 33. Waffengrenadierdivision der SS umfasste rund 5000 Freiwillige aus den damaligen französischen Kolonien und dem Mutterland. Der legendäre Mut und Kampfgeist dieser Division hielt an bis zu den letzten Tagen in der Berliner Innenstadt, als rund 90 Mann der Charlemagne-Division die Reichskanzlei gegen die anrückenden Rotarmisten verteidigten. Dann führt Patricia in einen kleinen Raum. Ein Radio ist im Hintergrund zu hören. Patricia lächelt, singt. Radio Paris lügt, Radio Paris lügt, Radio Paris ist deutsch. So in Französisch, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. So, das wussten wir, natürlich. Dann schweigt Patricia, denn in dem Raum gibt es etwas Besonderes zu hören und zu erfahren. Alltagstöne aus der Normandie im Jahr 1944. Wie viele der Museen entlang der Landungsstrände sind auch hier die Schauvitrinen voll mit Wehrmachtsuniformen, Uniformen der Alliierten, Waffen aller Art, Munition, Sprengstoff, Granaten, Alltagsutensilien aller Soldatenparteien. Manchmal sind aus alten Radios Kriegserklärungen oder Aufrufe der örtlichen Kommandanturen an die Zivilbevölkerung zu hören. Da wird eine hochbetagte Frau in einem Rollstuhl an uns vorbeigeschoben. Marise, stellt sich heraus, besucht mit ihrer Tochter das Memorial. 1944, also vor 75 Jahren, war die französische Jüdin Marise ein Teenager. J'avais 10 ans en 39. Et donc j'avais 15 ans au débarquement. Je l'ai vécu. Ich war 10 Jahre alt am Anfang des Krieges und 15 Jahre alt bei der Landung. Und ich habe den ganzen Krieg erlebt. Ich wohnte eigentlich im Süden Frankreichs, in der Provence. Mein Vater war Jude. Und meine Familie hat die Repressionen gleich von Anfang an erlebt. Nur mein Vater war Jude, meine Mutter war katholisch. Wir wurden getauft. Und mein Vater hat sich versteckt. Die Familie meines Vaters, also 17 Mitglieder der Familie, sind nie zurückgekommen. Wir haben in Paris ein Denkmal, das die Juden ehrt, und die Namen meiner Familie sind dort verzeichnet. Wie eindringlich die Fotografien, die Bilder, die Exponate im Memorial de Falaise sind, zeigt die Reaktion der freundlichen alten Dame. Tränen rinnen ihr über die Wangen. Sie ist zutiefst bewegt und verstört. Ich habe das Gefühl, den Krieg ein zweites Mal zu erleben. Für mich sind die hier ausgestellten Bilder kein Traum. Sie sind die Wahrheit des Krieges. Auch die südliche Region wurde bombardiert, aber weniger als hier. Doch ich habe die Bomben gesehen, als sie abgeworfen wurden. Ich erlebe das erneut, wenn ich die Bilder hier sehe. Ortswechsel. Juno Beach, nur rund eine Autostunde von Falaise entfernt. Hier landeten am D-Day rund 14.000 Kanadier. Jetzt informieren im Centre Juno Beach kanadische Museumspädagogen die Besucher über die Geschehnisse vor 75 Jahren. Einer von ihnen ist Louis Lebel, ein noch junger Mann aus Toronto. Als er hier seine Arbeit begann, erzählt er und blickt über den Strand der einstigen Kampfzone, hatte er einmal einen Besuch von einem Veteranen. You know, it's really a very important place for them to come and have those memories. You have a lot of veterans who come here who have never been here since. You have a lot of veterans who try to come every year. Das ist ein wirklich wichtiger Platz hier für die Erinnerungen der Veteranen. Wir haben eine Menge Veteranen hier, die lange nicht kamen, aber es gibt auch welche, die kommen jedes Jahr. Alle kommen sie, um ihre gefallenen Freunde und Kameraden zu gedenken. Für mich war das eindrücklichste Erlebnis, als ich hier anfing als Guide. Es war ein wunderbarer Sommertag und die Leute hatten Spaß hier am Strand, spielten Frisbee, Softball und so. Auf einer der ersten Touren hatte ich einen Veteranen bei mir. Und ich komme mit dem Veteranen hier zum Strand und vor uns die Leute, die Spaß haben. Ich entschuldige mich bei dem Veteranen. Sorry, die Leute respektieren leider nicht, was hier geschehen ist. Nein, sagt er. Wir sind nicht hierher gekommen, um den Strand zu befreien und davon zu erzählen, sondern um ihn zurückzugeben. Und was ich jetzt hier sehe, ist ganz wundervoll. Da bekam ich ein anderes Verhältnis zum Strand hier. Wenn ich jetzt Leute sehe, die hier ihren Spaß haben, dann denke ich, ja, darum ist das alles passiert. In meinem Kopf habe ich alles hin und her gewendet, seit man uns gesagt hat, was wir zu tun haben und wie wichtig wir sein werden. Millionen Menschen wissen, wie ich, dass Historisches bevorsteht. Aber im Augenblick bleibt es das Geheimnis unserer Herzen. Dieser Brief muss an eine unendliche Zahl von Menschen im ganzen Land verteilt werden. Wir wollen alle, dass der Krieg sein Ende findet. Ich betrachte die Dinge in Ruhe und bin sicher, dass nichts dem Zufall überlassen wurde. Wir bilden eine verdammt gute Kampftruppe. Und es gibt keinen Zweifel, dass wir auf uns gut aufpassen. Und jetzt guten Abend. Alex Ellis Flexer, 22 Jahre, kanadischer Fallschirmspringer an seine Eltern, Juni 1944. Erst nach 6 Tagen und unter mörderischen Verlusten gelang es Hitlers Gegnern, die Brückenköpfe Utah, Omaha, Gold, Juneau und Sword Beach sowie andere Punkte wie zum Beispiel Falaise, Lafayette, Saint-Mère-Église, Ouistreham zu einer einzigen Front von insgesamt 100 Kilometern Länge zu verbinden. Die Alliierten planen eigentlich, dass sie am D-Day bis zu 25 Kilometer ins Landesinnere vordringen. Diese Ziele schaffen sie allerdings nirgendwo einzuhalten. Also sie schaffen es maximal 10 bis 12 Kilometer ins Landesinnere vorzudringen, vor allem die britischen und kanadischen Einheiten und auch die US-Einheiten am Utah Beach. Die deutschen Verbände hatten indessen schwere interne Kompetenzprobleme. Es gelang nicht, die 3 Wehrmachtsbereiche Marine, Luftwaffe und Heer so zu verbinden, dass eine schlagkräftige Abwehr der Invasion möglich war. Sowohl vor dem D-Day als auch danach. Hinzu kam, dass der wohl fähigste deutsche General, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, am 17. Juli bei einem Tieffliegerangriff einen Schädelbasisbruch erlitt und somit als Frontbefehlshaber ausfiel. Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Günther von Kluge bemühte sich, Hitlers sinnlose Durchhaltebefehle kritiklos in die Tat umzusetzen, doch auch er konnte die alliierten Vorstöße nicht entscheidend aufhalten. Was zurückbleibt, ist ein einziges Grauen. Es ist die Landschaft aus Dantes Inferno. Die Strände nach diesen Kämpfen waren übersät mit Toten. Also es gibt da auch alliierte Luftbilder, die so am Nachmittag des 6. Juni aufgenommen sind, wo man wirklich sieht, so als kleine Punkte, die ganzen Leichen, die so nebeneinander aufgereiht wurden. Also mit Leichen und auch mit jede Menge Material. So muss man sich die Strände vorstellen. Also wie nach einem Schlachtfeld, genauso muss man sich das vorstellen mit viel Material und viel Blut und vielen Toten. Sechs Tage später war es den Alliierten gelungen, 326.000 Soldaten, 54.000 Fahrzeuge und 104.000 Tonnen Material an Land zu bringen, sowie einen fest zusammenhängenden Landekorb von etwa 100 Kilometern Länge und 30 Kilometern Tiefe zu schaffen. Am 25. Juli durchbrachen amerikanische Truppen die deutsche Front und gingen zum offenen Bewegungskrieg über. Die Abwehr der alliierten Invasion in der Normandie war endgültig gescheitert. Besonders Hitlers anfängliche Weigerung, Panzertruppen direkt nach Beginn der Invasion in Richtung Normandie in Bewegung zu setzen, hatte wesentlich dazu beigetragen, dass die Alliierten den Atlantikwall überrennen und auf dem europäischen Festland Fuß fassen konnten. Die deutsche Besatzungsmacht in Paris kapitulierte am 25. August 1944. Paris wurde, entgegen dem ausdrücklichen Befehl Hitlers, nicht verwüstet. Der 6. Juni ist erst der Auftakt für einen größeren Feldzug, der letztlich über die Normandie, über Paris, über die deutsche Reichsgrenze, die Briten und die Amerikaner bis nach Hamburg und bis an die Elbe und bis an die Alpen führen wird. Aber bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg und Man denkt sehr oft, ja, die landen am 6. Juni und der Rest ist dann so mehr oder minder ein militärischer Spaziergang ins Reich hinein. So ist es absolut nicht. Also der 6. Juni ist natürlich ein eminent wichtiger Tag, aber das ist nur der Auftakt für die Befreiung von Westeuropa. Doch wie erging es denen, die am Rande der Ereignisse standen? Den Frauen, Kindern, den Alten, den Kranken? Wie war der Alltag in einer derart sich in Aufruhr befindenden Welt? Im Centre Juno Beach versucht man diesen Fragen nachzugehen. Louis Lebel, der kanadische Guide, führt auch durch die Ausstellung Great Women During the War 1939 bis 1945, die hier seit dem 2. März 2019 zu sehen ist. Isabelle Udon, die kanadische Botschafterin in Frankreich, sagte zur Ausstellungseröffnung am 1. März 2019 zur Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg: Wir müssen uns an ihre vergessenen, heute oft unbekannten Beiträge erinnern, ihre Anstrengungen im Krieg und ihre immense Courage. We're showcasing individual stories of different women who lived the war in different ways. Wir zeigen ganz individuelle Geschichten und Schicksale von Frauen im Krieg mit sehr unterschiedlichen Wegen. Natürlich haben wir hier zuerst kanadische Frauen. Wie erlebten kanadische Frauen den Krieg? Immerhin sind wir ja ein kanadisches Museum. Aber natürlich erzählen wir auch andere Geschichten, europäische. Wir haben eine deutsche, eine österreichische, eine britische, eine niederländische und eine französische Frau. Die Idee ist, die Gesamtgeschichte mit allen Aspekten anzuschauen. Wir haben Frauen, die in Fabriken arbeiteten oder als Krankenschwestern. Die deutsche Frau arbeitete im Showgeschäft und ihre Geschichte ist vielleicht am härtesten. Sie war in einer Widerstandsgruppe und sie wurde exekutiert. Viele Fotografien illustrieren die meist ungeheuer schwierigen Lebensumstände der Frauen, egal von welcher kriegführenden Partei. Wer durch die Ausstellung geht, gewinnt Einblicke in eine zumeist in allen konfliktführenden Ländern unterbelichtete Seite des Krieges. Die der unbewaffneten, der hilf- und zumeist wehrlosen Frauen. Elizabeth Stewart, Assistentin des stellvertretenden Ministers im kanadischen Departement für Veteranenangelegenheiten. Ich bin sehr stolz über die Rolle der Frau in dieser militärischen Anstrengung. Die Ausstellung ist außergewöhnlich. Wir sind ein kanadisches Museum, wie gesagt. Aber der Krieg passierte in Europa und im Pazifik und nicht in Kanada. Wir müssen beide Seiten der Geschichte erzählen. Unsere Seite und die europäische Seite natürlich auch. »75 Jahre sind seitdem vergangen. 75 Jahre, in denen in Europa weitgehend Frieden herrscht. Weitgehend. Keine Panzer aufeinander losgehen, keine Bomben mehr abgeworfen werden, keine Leichen meterhoch Strände säumen, die Gischt blutrot ist. 75 Jahre. An allen Landungsstränden sind riesige Museen entstanden, in denen der Kriegsgräuel auf vielfältigste Weise multimedial und technisch raffiniert gedacht wird. Filme werden gezeigt, die zutiefst eindrucksvoll das Kriegsgeschehen mit originalen Aufnahmen und schauspielerischen Sequenzen den Besuchern nahebringen. So sieht man im 10-minütigen Film im Memorial Falaise eine Familie nach einem langen friedlichen Ferientag in der Abendsonne am Strand entlang gehen. Die Kinder haben Buddeleimer und Schaufeln dabei, die Eltern den Picknickkorb, die Getränkekiste. Als die Kamera einen Schwenk zurückmacht, schreien die Besucher auf. Der Familie folgt schweigend und unsichtbar eine lange Reihe gefallener Soldaten. Oder der Zuschauer sieht einen Film im Centre Juno Beach, in dem die Fotografie einer Kompanie junger kanadischer Soldaten gezeigt wird. Die noch keine 20 Jahre alten Soldaten mit ihren aufgesetzten Gewehren lächeln in die Kamera wie eine Fußballmannschaft nach gewonnenem Match. Plötzlich verschwindet hier ein Gesicht aus der Gruppe. Dort eines, da und wieder hier, bis von 30 Gesichtern nur noch 5 übrig sind. Heute? Vor den Museen hüpfen Kinder an den Stränden entlang, bauen Sandburgen, suchen Muscheln. Die Eltern sonnen sich unter Strandmuscheln, auf bunten Badetüchern und Matten. Eisverkäufer schieben klingelnd und rufend ihre weißen Eiskarren die Strände rauf und runter. Frieden. Und doch geht im Hintergrund dieses Friedens der grauenhafte Krieg auf eine seltsame Art weiter. Gut wie ungut. Gut, weil seiner in den Museen gedacht wird und den Opfern fast ausnahmslos hoher Respekt und tiefe Achtung widerfährt. Und vielleicht ungut oder zumindest schwierig, sagt der Ex-Offizier Jean Lenoir. Er hat den Krieg auf dem Balkan erlebt und fürchtet, Krieg verkomme hier zu einer Art Show. Es sind sogar Leute, die sich mit deutscher Uniform anziehen. Warum ist das so? Warum diese Entwicklung? Meine Erklärung ist, die Zeitzeugen verschwinden langsam. Das ist auch in Ordnung, die Zeit läuft. Und diejenigen, die jetzt kommen, die junge Generation, die wollen immer etwas Konkretes sehen. Und das ist konkret. So, die verkleiden sich und spielen Krieg, aber das ist kein Spiel. Aber es gibt neben den Baseballcaps mit Divisionsaufdruck, Regenschirmen in Tarnfarben, D-Day-Blechtassen, Sweatshirts mit Nummern der US-Einheiten, Kugelschreibern, in denen die Codenamen des jeweiligen Landungsstrandes eingeprägt sind, Mauspads mit Eisenhower, Churchill, de Gaulle oder Montgomery-Porträts und. Es gibt neben all diesem War-Merchandising noch anderes. Das gehört zum, wir sagen, Tourisme de Mémoire, Gedächtnistourismus. Das ist ein Riesengeschäft geworden. Aber nicht nur in der Normandie. Überall, wo Schlachtfelder sind oder historische Ereignisse. Und die ganze Welt kommt hier. Ein Urlauber, der am Landungsstrand in Arromanches seit über 25 Jahren Campingurlaub macht, ergänzt. An diesen Wiederholungsfeiertagen, 70 Jahre bin ich hier gewesen in Arromanches. Und da gibt es eine kleine Fußgängerzone in dem Innenbereich. Und da gingen dann auch echte alte Veteranen, also steinalt, einher. Und ich habe erlebt, dass entweder waren es Touristen oder Einheimische, die knieten vor denen nieder im Sinne der Dankbarkeit für das, was sie geleistet haben. Und das zu erleben, ist schon etwas, was für Deutsche wichtig sein kann oder sollte und vielleicht für jedermann. Dass man gesehen hat, diese späte Dankbarkeit hat ihren hohen Wert. Fragt man herum, so ist allen Urlaubern hier am Landungsstrand in Arromanches, wo noch immer einer der zwei Mulberry-Hafen im Wasser liegt, sehr wohl bewusst, wo sie sind und was hier war. Doch warum gerade hier Urlaub machen? Ja, es ist sehr interessant, landschaftlich sehr schön. Wir sind immer wieder fasziniert von dieser Gegend. Es ist so eine Mischung von Trauer, Entsetzen und die Landschaft, die macht dann das alles wieder wett. Wir haben uns gestern wieder gefragt, wie es möglich war, dass ein Mensch so viele andere mit sich gezogen hat. Mich interessiert sehr. Ich habe Geschichts-LK gehabt im Abitur. Ich fand das sehr beeindruckend zu sehen, wie unsere deutsche Historie gewesen ist. Was man hier davon noch sehen kann in Deutschland, sieht man von Kriegsereignissen wenig. Und hier gibt es eine andere Erinnerungskultur. Und das halte ich für wichtig, dass das eigene Kinder lernen und man selber auch nicht vergisst. Thank you. Knapp 100 Kilometer Strand, feiner Sand, sauberes Wasser, gute normannische Küche, die Kultur. Dazu die Geschehnisse vor nunmehr 75 Jahren. Fast schließt sich eine Art Kreis, auf gute Weise, denn immer mehr Deutsche kommen, nun als Urlauber. Kaum jemand von ihnen weicht der Begegnung mit der Geschichte aus. Sie besuchen die Museen, die Friedhöfe, die einstigen Schlachtfelder und nehmen den Willen und die Hoffnung mit, dass sich derartiges nie wiederholt. Inzwischen, sagt Dominique Soucy vom Tourismusverband Normandie, hat die Region den Status UNESCO-Weltkulturerbe beantragt. Ein längst fälliger Schritt. Man ist zuversichtlich. On veut justement essayer de faire comprendre ce qu'il s'est passé en Normandie pour ne pas le reproduire. Wir wollen, dass unsere Gäste verstehen, worum es hier damals ging und was hier passiert ist, so dass es nicht wieder passiert. So jährt sich also der D-Day, der Tag der Entscheidung, der jüngste Tag, der längste Tag. Nur noch wenige, die ihn erlebt, die mitgekämpft, ihn erlitten haben, leben heute noch. Doch ihre Erlebnisse gilt es weiterzugeben, wie einen Staffelstab bei einem Wettlauf. Damit wir nie vergessen, dass wir aufgrund ihrer Opfer in Freiheit leben dürfen. Das große Sterben für die Freiheit. Eine lange Nacht zum D-Day vor 75 Jahren. Von Peter Kaiser. Es sprachen Frank Arnold, Gilles Chevalier, Christiane Gut, Birgit Paul und Jan Uplegger. Ton Martin Eichberg und Hermann Leppich. Regie Beate Ziegs. Redaktion Monika Künzel. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Franz Kafka, den vielleicht wirkmächtigsten Autor deutscher Sprache aus dem 20. Jahrhundert. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.